So, Kinder, also ihr denkt ja vielleicht immer, dass man so als jemand, der... Warum? Also sag mal, kann dir die Platte nicht von der Leno hören? Ihr denkt ja vielleicht immer so als jemand, der so im Radio arbeitet, dass man da irgendwie vielleicht irgendwie an anderer Art und Weise Einfluss hätte oder was. Aber nischt. Null. Ich wünsche mir hier Justin Timberlake von meinem hochverehrten Kollegen Langenfeld. Und was? Und was hast du? Naja, jetzt, sag mal. Jetzt redest du nicht damals, ich hör dich, jetzt deine Sendung. Ich höre dich im Radio, du sagst, oh, ich habe keine Zeit, Justin Timberlake zu spielen. Rufe den Kollegen Kerkhoff an und sag, der hat alle Zeit der Welt, der soll Justin Timberlake spielen. Würde ich mich auch sehr freuen drüber. Schwupp, nischt. Das hat er mir ja nicht ausgerichtet. Das hat er dir nicht ausgerichtet? Okay. Weil der Justin Timberlake nicht verstanden hat oder kennt. Oder... Naja, gut, dann bist du entschuldigt, Kollege Langenfeld. Sag mal, jetzt rufen die hier schon wieder alles an, ey. Wahrscheinlich lauter Kriegstreiber. Oder sind ja die von der Jungen Union und die wollen jetzt Freiwilligenverbände gründen. Und schön am Donnerstag in Irak einmarschieren. Meinst du? Ob das hier alle von der Jungen... Wissen wir ja nicht, oder? Na, warum sollen die jetzt so anrufen? Ist ja aber immer nur so in ernsten Zeiten. In ernsten Zeiten ist so videoschnipselmäßig die Volksbühne immer knackevoll. Und die Leitung hier auch. Wann ist denn wieder Videoschnipsel? Außerdem ist das Wetter so schön. Kannst du mal erklären, womit... wolltest du jetzt versuchen, einen Sinn zwischen den vollen Leitungen und dem schönen Wetter herzustellen? Gibt wirklich keinen Sinn. Der Kollege Langenfeld. Also so im... Wenn das Mikro auf ist, dann sagt er ohne Anwalt im Grunde nichts. Und hinterher, wenn wir immer schön nach Hause fahren, ein Plapperbäulchen vom Herrn. Und hier jetzt aber... So, Kriegsfreiwilliger hier oder was? Hallo, guten Tag. Ja, hallo, wer bist denn du? Der Hermann. Hermann, hier ist er. Nee, Hermann, der. Naja, der. Ja, aber du hast ein schlechtes Gedächtnis anscheinend. Ja, logisch. Naja, sag mal, du hörst die Sendung gar nicht richtig. Wenn man die Sendung drei Wochen gehört hat, dann hat man sofort den Eindruck, der Typ hat ein total schlechtes Gedächtnis. Das stimmt. Ist so, das ist irgendwie kein Vorwurf, das ist eine reelle Beschreibung der Situation, so wie sie ist. Ja, ich wollte fragen. Fragen. Jetzt frage ich nicht, was das Thema ist. Nee, was wolltest du fragen? Also Hermann. Wie alt bist du überhaupt? Seit 17 schon. Ja, 17 schon. Guck mal an. Merkst du, dass du überhaupt gar nicht zu Wort kommst? Ja, ist mir klar. Das ist ja nichts, wenn man sich unter so einer Anrufsendung vorstellt, war, dass man nicht zu Wort kommt. Das ist man aber heute auch gewohnt, wenn man so 6 Wochen hört. 6 Wochen? Wenn man zum Beispiel ab 6 Wochen... Echt? Ich sag dir, der Hesse ist da irgendwie ein bisschen schwerer von KP. Die haben sie irgendwie nach einem Jahr noch nicht kapiert. Na gut, Hermann! Kuttner. Du hast... schöne Antwort. Hermann, Kuttner! Das alte Helge-Reinhold-Spiel, oder? Hermann! Kuttner! Hermann, sag ich! Kuttner sagt er! Da sag ich doch Hermann! Sagt der wieder Kuttner! Hermann! Was ist denn? Ja, was ist denn los? Ich denke... Du hast da eine Frage gehabt. Ja, also... Nee, du machst das schnell, lass ich die beantworten. Kann. Eine hochphilosophische. Ah! Sag mal, mache ich hier Nachhilfe? Naja, in gewisser Weise vielleicht doch. Stimmt, ich habe auch den Eindruck. Ob du Lewis Hemsworth kennst? Wen? Lewis Hemsworth. Nee, wieso soll ich den kennen? Jetzt sag nicht, dass du den kennst und dass der sagt, dass er mich kennt. Also so eine Frage hasse ich ja auf den Tod. Nee, ich wollte eigentlich nur Nachhilfe und Bericht haben und... Fragen, wer soll denn das sein? Ein Philosoph, der... Lewis Hemsworth? Ja. Also was sich heute alles als Philosoph schon beschimpfen lassen darf. Ich bitte dich, der hat interessante Theorien. Wo denn? Also ich denke, in dem Buch geschrieben. Ich das Buch aber leider nicht kenne, aber ich wollte fragen, ob du kennst das Buch nicht? Also ich kenne nur seine Theorien so, weil man... Was denn für Theorien? Das ist doch wahrscheinlich so eine New Age-Scheiße, oder? Bitte? Das ist doch wahrscheinlich New Age-Scheiße. Kann ich das hier zumachen? Ja? Beenden, fortsetzen. Ja, was denn? Was hat denn der für Theorien? Na, dass der Mensch eigentlich aus Träumen entstanden ist. Ah, na sag doch, New Age. Das sind so Theorien, die man irgendwie hat, wenn man Räucherstäbchen hoch hat, wa? Na, nicht gegen Räucherstäbchen. Wieso denn nicht? Na klar. Na, die Räucherstäbchen sind zum Beispiel in meinem Land heilig. In deinem Land? In meinem Land. Wo ist denn dein Land, Hermann? Na, es ist Vietnam. Hermann ist nur aber ein extrem deutscher Name, oder? Ja, Wie heißt der Typ? Lewis Hemsworth. Wie wird denn das geschrieben? Ich glaube mit PH und Ort hinten. Ah. Ort, die Platz. Hemp? H-E-M-P-H-O-R-T? Oder mit F. Ah. Was denn mit F? Naja, wie denn nu? Woher hast du denn, wer hast denn von den Theorien gehört, wenn du nicht mal den Namen liest? Ich hab kluge Freunde. Bist du sicher? Ich denk schon, also der hat mir extra so angerufen, um den Vortrag mitzuhalten. Worüber? Na, über die Theorien von Lewis Hanford. Na, wenn du aber nicht mal weißt, wie der geschrieben wird, wie willst du dann im Vortrag über dessen Theorien halten? Nein, er hat mich ja angerufen und er hat einen Vortrag für mich gehalten oder auch zum zu proben einfach für den nächsten Tag in der Schule. Ich kenne keinen Lewis Hanford. Woher soll ich ihn denn kennen? Das ist kein Philosoph. Ich denke, du bist klug. Lies Hegel oder Kant? Naja, das heißt doch nicht, dass ich doof bin, wenn ich den nicht kenne. Vielleicht gibt's den überhaupt ja nicht. Ja, dann gibt's aber. Na, woher wissen das denn? Durch Louis, anderen Louis. Was, einen anderen Louis? Ja, der andere Typ, der auch gesagt hat. Was, einen Louis, Louis de Funès meinst du? Nein. Den kenne ich. Das ist auch einer der großen Philosophen. Quatsch, Mensch, halt dich an Fanny van Dunn. Und mach dann nicht so eine Scheiße, halt einen schönen Vortrag über Fanny van Dunn. Nein, ich war heute zum Beispiel, also um... Nein, ich war heute, du fährst mal morgen schön in die Oranienstraße 36. Da ist eine wunderbare Ausstellung über Fanny van Dunn mit super Bildern. Von denen die allerschönsten schon wieder verkauft sind, Moment, trotzdem die so billig Moment, nicht sind. Moment, Oranienstraße Moment, 36, eine wunderbare Fanny van Dunn Bilderausstellung. In Hohenschönhausen? Ach, nicht in Hohenschönhausen, in Kreuzberg. Nein, in Hohenschönhausen. Fanny van Dunn, Endart, in der Endart-Galerie, Fanny van Dunn, Oranienstraße 36. Ein Muss für jeden intelligenten Menschen, ein Muss für jeden Fanny van Dunn-Liebhaber und ein Muss für jeden, der Bilder nicht nur ankicken, sondern auch lesen will. Weißt du was, welches Problem ich mit alten Menschen habe? Das ist doch nicht alt, aber der Fanny van Dunn ist kein alter Mensch. Nein, ich meine generell, dass die alten Menschen dir immer eine Meinung ausdrücken wollen. Wisst ihr, welche Probleme ich mit jungen Menschen habe? Dass sie immer denken, sie wissen alles und dann haben sie von Tuten und Blasen keine Ahnung. Können Theorien schwurbeln, wissen aber nicht, wie der Theoretiker geschrieben wird, ob es den wirklich gibt, ob der Bücher geschrieben hat oder vielleicht nur alchemistische Vorträge auf Zeltplätzen hält. Naja, die Geschichte erzählt und nicht der sie erzählt. Was heißt die Geschichte erzählt? Also was für eine Geschichte ist denn das da? Naja, also Theorie, also die Geschichte sagt man einfach so. Oder besser gesagt, wenn die Theorie zählt und nicht der die Theorie erzählt. Das heißt, die Menschen... Was ist denn daran eine Theorie, dass die Dings aus Träumen entstanden sind? Lies Jorge Luis Borges, da liest du das als große Literatur, dass die Leute in einem Traum sind. Und das stimmt dann. Nein, wie soll ich dir auch in einem Satz diese Theorie, dass wir in Theorie erklären können? Naja, du kennst sie doch ja nicht. Du kennst doch bloß einen, der dich angerufen hat und darüber einen Vortrag halten will, oder? Richtig. Nein, der hat schon gesagt. Ach so. Und? Ja. Willst du jetzt wissen, wie der Typ beschrieben wird? Naja, Hanford, ey. Oh. Mein lieber Freund, merkst du nicht, dass da auf deiner Seite irgendwas nicht stimmt? Also, wenn ich... Wir wollen mal ehrlich sein. Wenn ich anfangen sollte, also womit? Mit in allen Seiten, die nicht stimmen bei mir. Ja, naja, aber an die Seite, die ist halt total auffällig, dass da was nicht stimmt. Die Naivität beim Wissen aufsammeln? Nee, Naivität nicht. Also dann eher eine spezifische Form von Unbedarftheit, die ich weit unterhalb aller Naivität ansiedeln würde. Hm. Da bist du jetzt deprimiert, oder? Nee, nicht wirklich, weil ich bin ziemlich offen für Neues. Ach so, na dann hier mal schön in die Oranienstraße 36, Endart, immer, ich glaube, ab 15 Uhr, schöne Fanny van Dunn-Ausstellung. Die ist großartig. Okay. Ich bin da unter 2 Stunden nicht rausgekommen. Okay. Man sieht sich da fest. Und da kannst du was über Philosophie lernen. Na, ich weiß nicht. Doch! Ich habe Probleme mit Fanny van Dunn, besonders ab heute. Wieso denn? Weil ich heute mit komischen Meinungen konfrontiert wurde in einem ehemaligen Stasi-Knast in Hohenschönhausen. Was hat denn das mit Fanny van Dunn zu tun? Na, Fanny van Dunn ist von der Meinung her doch sehr kommunistisch und auch von der politischen Haltung. Wieso ist der, was ist der, aber ein Blödsinn erzählst du da! Oh. Jetzt zeig mir mal, wo Fanny van Dunn von der Haltung sehr kommunistisch, ziemlich kommunistisch ist. Was ist denn kommunistisch? Er ist antikapitalistisch, sagen wir so. Ja, was heißt denn antikapitalistisch? Wieso ist er antikapitalistisch? Okay, ich habe nur kein Diplom über... Nein, dann sag mir doch, du kannst ja sagen, der ist antikapitalistisch, meinetwegen. Aber es wäre schön, wenn du irgendwie begründen könntest, dass er antikapitalistisch ist. Dass er den Kapitalismus einfach auf Horn nimmt in dem Lied, dass er den Kapitalismus so gerne lieben würde, aber es aber leider nicht kann. Naja, er sagt, er liebt den Kapitalismus nicht. Wenn man den Kapitalismus nicht liebt, ist man dann gleich antikapitalistisch? Liebst du die CDU? Nee. Dann bist du anti-CDU? Ja. Liebst du meine Freundin? Ja, das ist... Liebst du meine Freundin oder liebst du sie nicht? Ja, ich wollte nicht. Liebst du meine Freundin oder liebst du meine Freundin nicht? Eine klare Antwort. Ja, nicht wirklich. Liebst du nicht? Dann bist du gegen meine Freundin? Dann bist du anti meine Freundin? Also so ein Blödsinn. Merk, aber den erzählst du. Na, ich doch nicht, du. Nein, du. Du sagst, Fanny van Dan singt ein Lied, er würde gerne den Kapitalismus lieben. Was er davon spricht, dass er sich Mühe gibt, dass er eigentlich wollte. Er kann es nur leider nicht. Kann ich ja nur sagen, du würdest gerne meine Freundin vielleicht lieben, kann ich jetzt hier einschätzen. Du kannst es nur leider nicht. Das heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwie anti meine Freundin bist. Das ist schon richtig. Aber merkst du, eben war noch kommunistisch, dann war antikapitalistisch und jetzt habe ich doch recht. Das ist aber auch deprimierend. Nein, es geht ja nicht um das Recht haben, es geht darum, das was du lernst, richtig? Nee, das geht ums Recht haben. Weil die Anzeige. Nee, das Schreckliche ist doch nur, dass ich wieder Recht gehabt habe, ohne dass ich es wollte. Nein, weil, aber sag doch mal, also das sind dann so Sachen, die mich dann doch erschüttern. Also gerade bei Hörern meiner Sendung, wo ich ja irgendwie eine gewisse Verantwortung habe. Ja, ich höre auch. Wie kann man denn irgendwie aus vom Stasi-Knast auf Fanny van Dan kommen? Liebst du den Kapitalismus? Naja, ich finde es komisch, was heute so heißt. Liebst du den Kapitalismus? Nö. Dann bist du Kommunist? Dann bist du Stasi-Knastwächter oder was? Nein, ich bin im sozialistischen Land aufgewachsen. Was heißt im sozialistischen Land aufgewachsen? 9 Jahre, da hast du viel hin und wieder mal Kinderbrause getrunken, oder? Nee, ich bin in Vietnam aufgewachsen. Ja und? Was heißt das? Was heißt da und? Naja, wie lange denn? Bis zu meinem 10. Lebensjahr und ich komme immer wieder zurück. Also das letzte Mal, wo ich war, war vor 2 Jahren. Mit 15. Ja, und was heißt das jetzt? Was hat das jetzt mit Fanny van Dan zu tun? Ich habe auch nicht den Bogen noch nicht richtig bekommen. Wie bitte? Ich habe den Bogen auch nicht richtig bekommen. Ja, wieso hast denn du jetzt mir erzählt, dass du Fanny van Dan scheiße findest, weil der Kommunist ist? Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn scheiße finde, sondern nur, dass ich Probleme habe, mich mit diesen Herren zu identifizieren. Wieso? Ich verlange ja auch keiner von dir, sich mit dem zu identifizieren. Dieses du verlangst es. Nein, überhaupt ja nicht. Die Identifizierwut ist sowieso das Allerschrecklichste. Ich will mich mit überhaupt ja keinem identifizieren. Ich bin ich. Und da muss ich mich nicht mit anderen identifizieren. Identifizieren heißt ja nicht kopieren, sondern einfach sich damit auseinandersetzen und sagen... Auseinandersetzen ist was anderes. Mein Satz ist noch nicht zu Ende. Wie bitte? Mein Satz ist noch nicht zu Ende. Nee, du hast ja von identifizieren gesprochen. Und du sagst, identifizieren heißt ja auseinandersetzen. Ist doch Blödsinn. Ich setz mich, also wir setzen uns ja jetzt miteinander, aber wir setzen uns jetzt auseinander. Ich setze mich mit dir auseinander. Das ist ja, du weißt Gott, alles andere und die leidvolle Erfahrung wirst du gerade gemacht haben, als mich mit dir zu identifizieren. Richtig. Ja, und nu? Ich wollte nur was mit den Lusern vor. Nein. Was wolltest du? Den Lewis Hemphill. Und ich wollte eigentlich nur deine Zeitplanung durchqueren. Und ja, die hast du überhaupt gar nicht durchquert. Nein? Nee. Du wolltest bestimmt nicht. Ja, denkst du, das ist überhaupt kein Problem? Also denkst du, das ist für mich ein Problem, wäre für mich ein Problem, dich jetzt hier rauszuschmeißen? Nee, also ich habe jetzt Fanny van Dan nicht mit, ich wollte gerade Fanny van Dan spielen. Ich will den Kapitalismus lieben. Doch ich schaffe es leider nicht. Also nicht. Hier ist es! Jetzt wieso? Also, Also sowas wurmt mich. Seit heute hast du ne... Und gestern hattest du noch kein Problem mit Fanny van Dan? Nee, ich hab eigentlich nur überspitzt gesagt, damit du etwas hast, einen Stoff hast, worüber du dich aufregen kannst. Ach, das ist jetzt aber irgendwie eine müde Ausrede dafür, dass du keine deiner Argumentationen irgendwie durchgebracht hast, ne, oder? Naja, das ist was, du sitzt auch in längeren Hebel, du kannst erstens nicht lauter sprechen, zweitens mich wegdrücken und drittens... Hab ich dich weggedrückt? Du könntest. Ja, kann ich dir denn, du kannst auch auflegen. Also dein Hebel ist genauso lang. Ich glaube nicht. Wieso denn nicht? Wenn du auflegst, dann kann ich ja auch nicht weiterreden. Ja doch, du könntest über mich weiterreden, ich aber nicht über dich. Oh, nee, natürlich kannst du auch über mich weiterreden. Du kannst morgen schöne Hetzveranstaltung auf dem Schulhof. In der Ecke hier ist die Kuttner Hetz. Kuttner Hetz und Hassecke. Das ist das Problem. Was? Das ist sowieso das Problem, dass ich dich nicht aussprechen lasse. Ja klar, trotzdem kann ich dir zuhören. Das ist doch die Kunst. Und die Leute können ja auch zuhören. Das sind ja alle ziemlich verfahren. Du solltest dir nochmal überlegen, was du eigentlich willst. Willst du es hören? Nee, ich will jetzt lieber Schluss machen. Okay. Tschüss! Nee, hör mal danach. Also Sie mir ganz gut. Und vergessen Sie nicht, keine Lüge. Wie sind Ihre wahren Gefühle für den großen Bruder? Ich hasse ihn. Sie müssen ihn lieben. Es gereicht nicht, ihn zu brauchen. Sie müssen ihn lieben. Zur Erklärung, das ist eine Band, die heißt Eiterherd. Und ich dachte, wenn schon Krieg ist, dann soll die Musik praktisch auch nicht so gefällig sein, sondern soll sich schon eine Ahnung davon geben, was so in der Welt los ist. Eiterherd, keine Lügen. lassen würde. So, Kinder, jetzt denkt man nicht, der da am Radio spinnt, der Kanzler hält eine Rede zur Lage der Nation und spielt Musik zur Lage der Nation. Das, denke ich, ist politisch verantwortungsvoll enthalten, wie verhalten, wie in der heutigen Zeit tatsächlich nötig, mehr denn je nötig ist. Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Fritz Info. Schwupp, schwupp, um 22.30 Uhr sollen die Nachrichten eigentlich kommen. 22.34 Uhr ist es. Dem eignet, wie ich finde, eine gewisse Subversivität. Die Kriegsplaner kommen durcheinander. Das Wetter in der Nacht, da warnten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen sinken auf plus 1 bis minus 2 Grad. Vorsicht, stellenweise gibt es Reifblätter. Morgen ist es anfangs nur im Süden noch heiter. Ansonsten erwarten uns viele Wolken und ab und zu auch Sprühregen bei Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Guten Abend. Ein Krieg im Irak ist offenbar nicht mehr abzuwenden. Der irakische Diktator Saddam Hussein hat das letzte Ultimatum der USA abgelehnt. Laut dem staatlichen Fernsehen sagte er, die letzte Schlacht stehe bevor. Aus Washington berichtet Georg Schwante. Der Sprecher des Weißen Hauses, Fleischer, erklärte, es wäre der letzte Fehler, den Saddam machen könne, sollte er dieses Ultimatum zurückweisen. Fleischer wollte offenbar auf Nachfragen von Journalisten nicht mehr ausschließen, dass ein Angriff der USA auf den Irak schon vor Ablauf des Ultimatums beginnen könnte, sollte Saddam den Gang ins Exil definitiv ablehnen. Saddam muss selbst entscheiden, was das bedeutet, wird der amerikanische Regierungssprecher zitiert. Der UN-Sicherheitsrat wird morgen auf Außenministerebene noch einmal über die Irak-Krise beraten. Die UNO hält eine friedliche Entwaffnung des Irak weiterhin für möglich. Chefinspektor Blix hat dafür ein Konzept vorgelegt. Darüber wollen die Außenminister morgen diskutieren. Im ersten US-Prozess um das Medikament Lipo-Bay ist der Pharmakonzern Bayer freigesprochen worden. Das Gericht sah es nicht als erwiesen an, dass der Cholesterinsenker an der Muskelerkrankung eines Patienten schuld war. Lipo-Bay ist äußerst umstritten und wird mit Dutzenden Todesfällen in Verbindung gebracht. Zum Sport. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Dortmund gewann zwar auswärts gegen den AC Mailand mit 1:0, allerdings gewann Real Madrid am Abend auch. Dortmund bleibt deshalb nur Dritter der Gruppe C und scheidet aus. In der Meisterschaftsrunde der deutschen Eishockey-Liga gewannen die Eisbären Berlin bei den Hamburg Freezers 2:1. Die Eisbären führen jetzt in der Serie mit 3:1. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist weiter. Verkehrsstörungsmeldungen haben wir nicht. Weiter, gute Fahrt. Extravaganza. Was ist denn das? Extravaganza. Die Fritz Disco Disco in Cottbus. Mit den DJs Milk and Sugar featuring Damien J. Carter, Etienne Lamar, Harry Potter und El Nino. Extravaganza. Extravaganza. Die Fritz Disco Disco in Cottbus. Am Samstag ab 23 Uhr im Club Stadttor. Und im Radio? Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden ein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Clay und Chloe aus USA sind für die Etappe da. Sollen die German Boys verrecken in dem Sand? Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht bald. Hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Ami, lern die Melodei von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht in zwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig aber wahr. Go home, Ami, Ami, go home. Lass in Ruh den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen, bon plaisir, der Kamm bleibt hier. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem Längengrad, denn dein Marschall bringt uns zu viel Kriegsgefahr. Auch der Frieden fordert Kampf, setz die Kessel unter Dampf, Anker hoch, das Schiff ahoi, der Kurs ist klar. Go home, Ami, Ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag und deine Vater rein, rühr mich an dein Töchterlein. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na, war schon ein bisschen... Naja, die waren ein bisschen anti-amerikanisch. Jetzt der Song. Oh, da wird die Merkel wieder toben. Oh, wenn ich nach Hause komme, dann gibt's aber ja mit Frau Merkel. Horrido. So, hätte ich aber ohne, ich meine, abgesehen davon, dass ich vor 4 Wochen schon mal gespielt hätte, aber hätte ich aber ohne gedacht, dass ich diesen Song von Ernst Busch dann doch noch mal spielen muss. Der ist älter als Icke und das will was heißen. Gibt wenig, also sagen wir mal so, griechische Antike, Mittelalter, okay. Aber der Song auch. Und das ist, schrecklich, oder? Das sind Zeiten, Kinder. Was machen wir heute? Wir unterhalten uns hier ein bisschen. Und da dieser Telefonnummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und zwar unterhalten wir uns, Kinder, eher nicht über den Krieg. Da wollen wir mal, da ist schon irgendwie klar, da gibt's, glaube ich, entweder Einigkeit oder komplette Uneinigkeit. Ansonsten das Sinnvollste, wie man sich da noch so ist, nur noch sprachlos sein. Sprachlos, von daher reden wir nicht über die da, sondern reden über uns. Und ich würde heute gerne mit euch über Fehlentscheidungen, die ihr getroffen habt. Fehlentscheidungen, die doch irgendwie unangenehme Folgen für euch hatten. Und noch qualifizierter würde ich mit euch gerne über so

Dann wollen wir wieder Tschüss sagen? Ja? Tschüssi, Heinzelmännchen. Naja. Moin, moin, moin. Und das Heinzelmännchen traurig, oder? Mensch, Heinzelmännchen, in so ernsten Zeiten, so billige Scherze machen. Jo, aber mach ich gar nicht anders, oder? Insofern sind wir Brüder im Geiste. Jo, tschüss, Heinzelmännchen. Junge Menschen, die Freude machen. Hallo, wer bist denn du? Hast du ein Autoradio oder das Radio zu laut an? Ein Auto, links, Antenne, rufst du mit mir, oder? Hallo? Wo? Ja. Hallo, wer bist du? Aus Cottbus. Nicht aus Cottbus, nee, aber Radio hast du jetzt ausgemacht oder leiser gemacht. Ja, ja. Ja, schön. Wer bist du? Micha aus Cottbus. Micha aus Cottbus. Hast du nicht gesagt, nicht aus Cottbus? Nee, Micha aus Cottbus. Hallo, ja. Micha. Hallo, Kuttner. So, Thema hast du mitbekommen. Denk schon. Ja, wie lautet denn das Thema? Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, na das ist doch schön. Nö. So, und du kennst dich aus mit Fehlentscheidungen? Denk schon. Bist du selber ein Fehlentscheider? Ja. Aber gesprächig bist du nicht. Doch. Schön. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Na super. Ob du die Ministerin der Entwicklungshilfe kennst? Nee. Warum? Was soll denn die Frage? Die brauchen die kritische Schule. Ich habe alle anderen zusammen. Alle anderen Minister. Aber jetzt mal als, also ich mach doch nicht deine Hausaufgaben. Ich hab die nicht gefunden. Ja, aber ich mach doch nicht deine Hausaufgaben. Da kriegst du mal im Internet nach, da findest du hab ich nicht. 2 Minuten. Naja, dann fragst du jemand anders. Aber jedenfalls nicht mich. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? So, war das jetzt unhöflich? Hallo, wer bist denn du? Hier ist Mario aus Brandenburg. Hallo Mario. Ja, hallo. So. Also zum Fehlentscheidung zählt eigentlich für mich deine Themenwahl heute. Wieso denn? Na, man muss doch was nehmen. Du sollst doch von deinen Fehlentscheidungen sprechen. Aber ja, ich finde deine als Fehlentscheidung. Weil man muss doch für junge Menschen darüber reden, was uns vorwärts bringt und was uns wichtig ist. Und man müsste auch darüber reden, was würden wir vermissen, wenn ein Krieg hier in Deutschland, was für Bücher sind uns wichtig, und Buchempfehlungen geben, gerade auch für junge Menschen. Wieso denn? Ich finde, junge Menschen sollen erstmal lernen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dit in einer Welt, wo immer die anderen schuld sind. Ist ja nun nicht gerade so, dass ich jetzt irgendwie ein großer Anhänger George W. Bush des Kleinen bin. Aber es gibt doch so gewisse Pflichtlektüre, die man einfach mal, und wenn man die nicht, also muss man halt gelesen haben, lesen doch nicht, die jungen Menschen, die kicken RTL 2. Die delektieren sich an Stefan Raab. Ja, wer aber Stefan Raab gucken, RTL 2 hört oder sieht oder der hört doch nicht deine Sendung. Naja, da geht's manchmal so bunt durcheinander. Also die sitzen noch jetzt vor der Glotze und gucken jetzt Stefan Raab. Also die hören doch jetzt nicht zu. Nee, die kriegen und ja bloß jetzt, die Bilder. Also mein Gott, ich als junger Mensch, hilfesuchend, mein Gott, ich komme mit der Welt nicht klar, hier erklärt irgendwer jemanden den Krieg und Zeug. Ich komme nicht klar, ich weiß überhaupt nicht weiter. Na, sag mal, fehlt doch die Orientierung total. Wieso? Und dann wäre ich doch aber für jeden. Halt, jetzt halt er die jungen Menschen nicht für so blöde. Wem fehlt denn da die Orientierung? Die sind, glaube ich, schon ganz gut orientiert. Die sehen da schon besser durch, als du denkst, dass sie durchsehen. Und das muss jetzt qualifiziert werden, diese Weltsicht. Nämlich, dass man auf sich selber kickt. Und bei sich selber erstmal ein paar Sachen auch ausmacht. Dann kann man noch besser die Welt interpretieren. Da hilft, nur lesen hilft da auch nichts. Ich hab, weiß Gott, nichts gegen lesen. Welches Buch würdest du denn empfehlen? Na, zum Beispiel Fahrenheit 451. Ah ja, gut, denn, Huxley 1984? Ja. Ja, schöne neue Welt. Ja, Huxley. Ja, gut. Ja. Na ja, Mann, das lesen die selber, oder lesen es nicht, oder lesen die ersten 10 Seiten und denken, es stinkt langweilig. Die hast du als junger Mensch gelesen, wa? Ja. Ja, sind inzwischen 30 Jahre ins Land gegangen. So ist es. Siehste? Ja, aber da redet ja nun kein Mensch mehr drüber. Ja, aber ist ja kein Problem. Aber im Grunde müsstest du doch jetzt die aktuellen Bücher eigentlich kennen, die jungen Menschen lesen sollen. Die sollen doch nicht die Bücher lesen, die du als junger Mensch gelesen hast. Ja, mit du hast ja auch nicht, aber du hast ja auch nicht die Bücher gelesen, die deine Eltern als junge Menschen gelesen haben und für wichtig erachtet haben. Ich bin durch den Zeitungskiosk und habe sämtliche Comics, die ich greifen konnte, aufgekauft. Ja. habe dafür 48,90 Euro auf den Tisch gelegt. Ja, na, aber du stell dir mal vor, ein junger Mensch geht ins Antiquariat und kauft sämtliche Bücher, die erreichbar sind, auf. Da wird er viel ja, mehr, nee, das könnte man ja, das, ja deshalb könnte man ja sagen, hört mal zu, man kann ja mal so ein Thema machen, mein Gott, was würde der Welt verloren gehen, welche Bücher müsste man gelesen haben, also wenn die jetzt weg wären, zum Beispiel, also, wisst ihr? Ja, also, bei welchen würde man es merken, meinst du? Bei welchen würde man es wirklich merken und schmerzhaft empfinden? Und glaubst du, man würde das merken bei 1984 oder Schöne neue Welt? Mann, das Schreckliche ist doch, das ist doch schon alles so selbstverständlich, so klar, das weiß doch jeder. Aus Schöne neue, aus 1984 macht Walt Disney Zeichentrickfilme. Also da kommst du ohne mehr weiter. Mhm. Erkunde dich mal bei deinem Leben deiner Eltern noch? Ja. Frag die mal, was die mit 15, 16, 17 gelesen haben. Ja, Tom Buck, schneller, der schießt schneller als sein Vater hier und Zeugs. Was heißt so ein Zeugs? Naja, vielleicht haben die auch noch andere Sachen. Ich hab ja mit meinen Eltern schon gesprochen. Und was? Schon, naja, eben, ja, naja. Und, sind sie blöde, deine Eltern? Ich will da jetzt nicht ja oder nee zu sagen. Jutsch. Naja. Mal so, mal so. Naja, Mann, ey, die haben ihre Bücher gelesen, du liest deine Bücher. Mach dir jetzt, ja, also jetzt fangen die an, die jungen Menschen jetzt hier der Fürsorger zu sein. Ich bin auch kein Fürsorger. Können wir doch mal drüber reden, was so jedem, was für Literatur ist wichtig im Moment oder was, also, Könnte man, Mario. Machen wir vielleicht auch andermal. Heute würde ich aber gerne mal über Fehlentscheidungen reden. Du bist ja ein erwachsener Mensch und hast wahrscheinlich schon die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen. Ja. Welche denn? Welche war denn die gravierendste? Hm. Ach, da haben wir jetzt wieder mal nicht richtig Gedanken gemacht, nehme ich mal an. Na, ich habe mir, Ja, das ist natürlich das Muster. Die Fehlentscheidung machen immer die anderen. Gegebenenfalls ich mit dem falschen Thema, ich denke, oder? Ich denke einfach mal die Wahl meines Studiums. Ach so. Also 1993, als ich dachte, jetzt kannst du studieren. Ja. Und ich habe ein technisches Studium gemacht. Ja. Hätte aber ein verwaltungstechnisches Studium machen können. Wäre jetzt alles klar, ich wäre Beamter und bumm. Ja. Hast du denn den Ehrgeiz, ein gesellschaftskritischer Beamter zu sein? Hätte ich schon. Ehrlich? Naja, hätte ich schon. Ja, na klar. Warum? Hallo? Ja, bin noch da, na klar. Warum willst du Beamter sein? Nee, will also, das klingt ja jetzt nicht so ein Traum, gerade so. Ja, das ist ja Quatsch. Nee, aber auch im Staatsdienst ein wacher Geist wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht wärst du der Einzige. Da würde ich wieder scheitern, na sicher. Ja, aber dann kannst du auch zur Armee gehen. Da ein wacher Geist wäre auch nicht schlecht, oder? Nee. Nee, ja. Mensch. Freundchen, Beamter willst du sein, ist alles. Vielleicht auch, ein bisschen Spießerhaftigkeit schleicht mich ja auch an. Siehste, und mit dieser schönen selbstkritischen Bemerkung sollten wir das Gespräch beenden. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, alles klar. Okay, tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Kia. Kia? Ja, ich habe vor der Party, vor der 10-jährigen Party schon mal angerufen. Ach so. Und ich habe jetzt nicht den ganzen Kühlschrank leer getrunken. Also ich kann zum Thema auch was beitragen. Zum Thema Fehlentscheidung? Ja. Schön. Ich war schon mal verheiratet. Das heißt ja nicht a priori, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sein muss. Doch, ich bin geschieden. Ja? Mhm, Fehlentscheidung. Ja, es war das... Ach. Nee, ich meine Fehlentscheidung. Manche Leute haben wirklich gehört, was für ein Lied du gespielt hast. Wie heißt der? Bach? Busch? Busch, Ernst Busch. Ernst Busch. Ja, ich meine, warum sollen manche die jetzt... Manche haben das mitgekriegt. Manche Anrufer. Ich muss morgen früh um 7 wieder auf Ding sein, aber ich komme nicht durch. Dann dreck ich einen Kühlschrank, ich guck mal an und dann trink ich ein Bierchen und denk, naja, wenn ich nicht durchkomme, trinke ich noch ein Bierchen. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann erst kurz vor Schluss rankomme und du sagst dann, musst du den ganzen Dings nochmal aufziehen? Ich habe das ja natürlich zugehört. ich wäre ja auch gerne früher rangekommen. So wie die Kleine vor der Party an die Karte. Also jetzt verstehe ich überhaupt gar nicht mehr. Wovon redest du jetzt? Mit wem redest du? Mit dir. Bist du sicher? Mit der Karte vor eurem 10-jährigen Jubiläum. Ja, und? Bist du vergesslich. Ja, und? Okay, du musst dich nicht an meinen Namen erinnern. Gut. Das ist sehr großzügig von dir. Aber du wirst dich doch an das Thema Enttäuschung erinnern. Das war ja dein Thema. Nee. Am Dienstag vor eurem 10-jährigen Jubiläum war das Thema Enttäuschung, hast du gesagt. Hatte ich da Sendung? War da nicht Vertretung? Nee. Wieso, was heißt nee? Wieso, weil ich dich angerufen habe, da war keine Vertretung, du warst dran. Wie sieht denn aus? Ja, aber die Ernst Busch und so alt und so fürchterlich. Und bist du nicht auch enttäuscht, obwohl der Busch genau weiß... Von welchem Busch jetzt? Ernst oder George W.? Dieser kleine Psychopath von dem alten Daddy Busch, ja. Der konnte gegen den Hussein nichts machen. Lebt er noch? Da ah, jetzt, oh komm, jetzt hör auf, oh, nicht wieder diese Kriegsscheißgespräche und das. Oh. Michael aus Cottbus. Du warst da eben schon mal dran, ne? Nee. Nee? Ach. Micha, dann mach ich mal weiter hier. Wieso? Na, weil du schon mal dran warst. Nein. Wie viel Micha habt ihr denn da, sag mal? Also, wir haben mindestens 10. So, spitze. Und du willst jetzt von einer schönen, souveränen Fehlentscheidung reden? Ja. Und zwar... Sag mal, sind alle Cottbusser Michaele so total maulfaul? Nö. Also... Einsilbig. Also, maulvoll war jetzt vielleicht falsch, aber gerade bei deinem Nö würde ich sagen, einsilbig. Ich fang jetzt mal an. Ja? Nicht. Was? Ja, das war schon wieder eine Silbe, nochmal eine Silbe. Ja. Das nennt dritte Einsilbigkeit, das nennt man... Genau. So, Micha. Richtig. Ja. So, fange ich an jetzt. Ja. Und zwar habe ich eine Fehlentscheidung getroffen bei der Auswahl der Person, der mir die Frage beantworten konnte vorhin, mit der Ministerin. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Thomas. Hallo, Thomas. Ja, meine Entscheidung. Deine Fehlentscheidung. Ja, Kottner, ich weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung ist oder nicht. Jedenfalls habe ich am Wochenende mich dazu entschlossen, ja? Vielleicht für alle Studierenden interessant, meine Diplomarbeit nicht mehr zu schreiben. Spitze! Ja, warum? Toll, ne? Wieso für alle Studierenden interessant? Ja, wenn man so, das macht ja Spaß. Ich meine, studieren macht echt Spaß, aber wenn es dann ans Eingemachte geht... Macht halt keinen Spaß mehr. Was hast du denn studiert? Warum? Ja, nee, was? Soziologie. Soziologie? Ja, klar. Ne, um was zu verändern, um die Leute auf den richtigen Weg zu bringen und ach, so. Quatsch, man studiert ja Soziologie nicht, um die Leute zu verändern, richtig weit auf den Weg zu bringen, sondern um Margarine zu verkaufen, oder? Am Fließband, wa? Nee, nicht am Fließband, sondern herauszukriegen, wie man am besten Margarine verkauft, indem man sonnige Gärten inszeniert. Wäre das nicht mehr Betriebswirtschaft? Blonde Muttis dahinter, nee. Das ist Soziologie, das ist alles nur Werbung, oder? Na, die nehmen nur Abgebrochene, also habe ich ja jetzt eine gute Chance. Ich habe mal mit einem geschnackt aus der Werbeagentur und der meinte, die nehmen nur abgebrochene Soziologen. Na, spitze. Hast du gute Chancen, vielleicht solltest du doch deine Diplomarbeit schreiben. Ja, aber das ist echt irgendwie ein scheiß Gefühl, weißt du, weil man hat echt dann hat man 7 Jahre studiert oder so und dann keinen Abschluss, ne? Naja, darum macht es. Den Abschluss. Ja, na logisch. Mhm. Also, was du jetzt glücklich entschieden hast, ist eine klassische Fehlentscheidung. Ja. Die im Grunde aus Gemütlichkeit kommt, oder? Mehr oder weniger. Weil du zu faul bist. Mehr oder weniger, ja. Und weil du möglicherweise merken könntest, dass du doch nicht so klug bist, wie du mal gedacht hast, dass du seist. Ja, das stimmt wohl. Oder? Mal 2 gerade Sätze schreiben ist schon immer eine Herausforderung. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, vor allen Dingen lange, ne? Ja. Ja. Hm. Ach, kick an, ey. Also ich habe jetzt noch 6 Wochen Zeit und müsste in 6 Wochen was auf die Reihe kriegen. Macht und das. Eventuell noch 3 Monate verlängern, aber... Dann such dir ein ordentliches Thema, was dich interessiert. Ja. Und dann beschäftigst du dich damit. Ja, guter Tipp, und ja. Dann schreibst du ordentlich was. Erstmal schreiben und dann anmelden. Und ein bisschen ne? Zähne zusammenbeißen. Nee, anmelden, sich selber in Zuchtzwang bringen. zu den Judenentscheidungen muss man sich immer selber in Zuchtzangen bringen. Ja, aber das hat ja nun nicht geklappt diesmal, ne? Wenn ich jetzt gleich wieder hinrenne nächste Woche und mich wieder anmelde. Dann melde dich an, klar, und dann bist du erst recht. Dann würdest du total dein Gesicht verlieren, wenn du dich nochmal abmelden willst. Nicht so straight willst. Wie du, Kottner. Ja, ich bin ja auch nicht straight. Ich bin auch ein fauler Sack. Ihr kennt mich bloß nur gut genug. Und hast einen guten Job beim Radio. Nee, und weißt, dass ich mich immer irgendwie selber rinlegen muss. Dass ich mich selber in so Zwänge bringen muss, sonst passiert überhaupt gar nichts. Sonst sitze ich zu Hause und denke, Mann, ist die Welt toll. Mann, bin ich ein dufter Typ. Tja, Selbstherrlichkeit nennt man das oder so, ne? Würde man nicht nennen. Ja. Aber mache ich ja nicht. Ich bringe mich ja in Zuchtzwang. Mhm. Und sehe mich dann auf immer gezwungen, wieder ein guter Mensch zu sein. Und was Sinnvolles zu machen. Zumindest, dass man das versucht, ne? Ja, richtig. Aber man und kann am besten ja auch, so musst du dich so, dass du dich dass du da ja nicht rauskommst, dass du dich schreiben musst. Ansonsten würdest du dich total schämen und wärst bei allen durch. Und selbst nette Frauen würden dich keines Blickes mehr würdigen. So musst du das jetzt im Umfeld organisieren, dass du das machen musst. Hm. Hm. Ja, guter Tipp. Dann werde ich, hab auch schon mit Freunden gesprochen und so. Ja, was sagen die? Der eine meint, der tritt mir in den Arsch, wenn ich das nicht mache. Genau. Sag ihm, er soll dich nicht nur in den Arsch treten, sondern er soll dir schön die Fresse polieren. Alles klar, Kottner. Ja? Dann viel Spaß mit den weiteren Leuten heute Abend. Danke. Ich werde auch zuhören. Tschüss. Tschüss, Kottner. So, wir hören ja, glaube ich, erstmal wieder noch eine fesche Musik. Dafür kann ich jetzt ja nicht, die weist sich selber als anti-amerikanisch aus. Von der neuen DAF-CD, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, super, oder? Deutsch-Amerikanische Freundschaft heißt die Band, Superstar heißt die CD und der erste Song heißt Der Sheriff und im Untertitel, jetzt will er die CD nicht nehmen. Naja, dann hören wir, das kriegen wir schon noch hin, oder? Mal gucken, vielleicht. Kinder, wenn ihr wüsstet, was hier so im Studio immer los ist. Man macht sich ja überhaupt ja keinen Begriff davon. Da ist, sitze ich hier, will immer schön lässig reagieren können und nischt es. So, jetzt von Deutsch-Amerikanische Freundschaft vom neuen Album Superstar, den ersten Song Der Sheriff, der im Untertitel heißt Anti-amerikanisches Lied. Ei. Da wird die Merkel mir aber einen Einlauf machen, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Reiten alle mit. Wenn der Sheriff reiten geht, reiten alle mit. Will der Sheriff reiten gehen, reiten alle mit. Wenn der Sheriff Feste feiert, feiern alle mit. Alle müssen respektieren, alle müssen akzeptieren, alle müssen mal kapieren, wer der Sheriff ist. Drei Verbrecher, Klauten aus der Küche, mal ein Ei. Am nächsten schönen Morgen hingen sie am Galgen und alles war vorbei, denn der Sheriff hat gesagt, klaue wie ein Ei. Alle müssen respektieren, was der Sheriff sagt. Alle müssen akzeptieren, was der Sheriff macht. Alle müssen mal kapieren. Alle müssen mal kapieren. Alle müssen mal kapieren, wer hier der Sheriff ist. Tanzen gehen? Tanzen alle, das ist schön. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, weiter jetzt zum Thema Fehlentscheidung, die ihr getroffen habt. Und am besten interessantes wäre ja mal sehen, vielleicht kommen wir da irgendwie noch hin, dass jemand anruft, der tatsächlich so eine Abfolge von so einzelnen, immer kleinen Fehlentscheidungen erzählen kann, aus der dann... Da würde man ja einerseits mit Wissbegier, mit Neugier, mit Lernen wollen und gleichzeitig natürlich auch mit einer gewissen Schadenfreude hören wollen, wo aus lauter kleinen, klitzekleinen Fehlentscheidungen große Scheiße wurde. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, wen haben wir denn hier? Hallo, hallo. Ja, hallo. Wer bist denn du? Stanislav. Stanislav? Ja. Hallo, Stanislav. Hallo, guten Abend. So, du bist ein alter Fehlentscheider? Nee, eigentlich nicht. Schade. Sonst könnten wir jetzt schön über Fehlentscheidungen reden, ja, wa? Ja, wollte ich auch machen. Das wäre interessant und spitze, aber... Ja. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, Jetzt frag mich nicht, wie Frau Adam Schwätzer heißt. Gut, sondern... Du hast so eine Hausaufgaben offen, oder was? Nee, ob du schon mal Fehlentscheidungen getroffen hast, irgendwie. Ja, das ist ja eine der Grundregeln, dass ich ja die Themen, die ich hier in der Sendung stelle, selber nie beantworte. Ach, bestenfalls mal ganz vorsichtig eine kleine Andeutung mache. Ach so, ja, mach mal. Nee, mach ich jetzt aber jetzt nicht. Manchmal, bestenfalls, ist jetzt bestenfalls? Nee. Warum nicht? Na, weil es jetzt nicht der beste aller Fälle ist. Nicht? Nee. Ich versuche dann ja, mich privat praktisch immer total bedeckt zu halten, verstehst du? Ach so. Das steigert dann die mythische Qualität des Moderators. Ist einfach ganz easy kalkuliert von mir. Verstehst du, dass alle dann da vom Rad sitzen und denken, ey Mann, ey, wie ist denn der in Wirklichkeit? Der ist da, der kann doch ja nicht so sein, wie der ist. So toll kann der doch ja nicht sein. Oder so scheiße kann der doch nicht sein. So. Und dann, verstehst du? Ja, ich hab ein Foto von dir gesehen und du siehst gar nicht so aus, wie du dich anhörst. Naja, spitze, ich hab auch schon ein Foto von mir gesehen. Ich finde schon, dass ich so aussehe, wie ich mich anhöre. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich dachte, du bist hier alt, ich dachte, du bist irgendwie so 60, 50, so. Sag mal, willst du also... Nein, das ist jetzt... Schon noch rüstig genug, dass ich dir mit meinem Stock praktisch immer noch einen schönen Schlag über den Rücken versetzen kann. Ja. Stanislav, ja. Wie sieht's da bei dir noch aus mit Fehlentscheidungen? Eigentlich ganz gut, also kann mich nicht beklagen. Warte, über zu wenig Fehlentscheidungen oder worüber kannst du dich nicht beklagen? Zu wenig Fehlentscheidungen. Ja, was sind denn so die hervorragenden, also, gibt's nicht auch so schöne Fehlentscheidungen, so richtig klassische Fehlentscheidungen? Och, nee, nicht. Von denen du denkst, da muss ich aber so blöde sein, diese Entscheidung getroffen haben, weil ich ja von vornherein wusste, dass es eine Fehlentscheidung ist und was eine Fehlentscheidung ist, die schon 10 andere Leute vor mir getroffen haben. Ja, ich bin auf eine falsche Schule gegangen, vielleicht so. Wieso, aber das entscheidet man nicht selber, nee, das macht eine Mutti und Vati, oder? Nicht. Und sagen, mein kleines Kind, geh mal hier auf die Waldorfschule, da könnt ihr mal schön ein bisschen rumkweten und kneten und Flöte spielen. nee. Wo bist du denn? Auf was für eine Schule bist du denn gegangen? Kamil-Claudel-Gymnasium. Aha, und warum ist das falsch? Weil die Schule ziemlich schlecht ist, irgendwie so ein bisschen langweilig in der Schule. So. Was heißt, die Schule ist schlecht? Wenn, dann bist du da wahrscheinlich schlecht in der Schule, oder? Ja, vielleicht auch. Ja, aber sag mal, wenn du schlecht in der Schule bist, dann heißt das doch nicht automatisch, dass die Schule schlecht ist. Naja, unsere Lehrer sind ständig krank irgendwie und deswegen macht es auch keinen Spaß. Wieso? Gesunde Lehrer sind besser als kranke Lehrer? Bitte? Gesunde Lehrer sind besser als kranke Lehrer? Ja klar. Wieso denn ja klar? Naja. Also da finde ich ja, da habe ich ja so einen anders, vielleicht irgendwie deutlich proletarischeren Ansatz gehabt, aber ich fand kranke Lehrer mal total toll. Ja, aber da hast du ja keine Stunden. Die Stunden fallen immer aus und kannst zu Hause bleiben. Ja, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, da braucht man gar nicht in die Schule zu gehen. Ach so. Naja, aber sag mal, an einer schlechten Schule, da müsste es eigentlich leichter fallen, Jude zu sein, als an einer Judenschule. Ja, eigentlich schon, ja, aber das kann. Ja, aber warum bist du dann an einer schlechten Schule schlecht? Naja, nicht richtig schlecht, so mittelmäßig. So. Mein Lieber, da musst du dich stärker mit dir als mit der Schule auseinandersetzen, finde ich wieder mal. Ja, Gott, bin ich heute wieder pädagogisch, ist das schrecklich. Ja, Mann. Oder? Ja, Kuttner, ich weiß, wo du wohnst. Gibt's die Akademie der pädagogischen Wissenschaften der DDR noch? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, wenn es die DDR nicht mehr gibt, dann gibt's auch nicht mehr die Akademie der Wissenschaften, der pädagogischen Wissenschaften der DDR. Mein Lieber, deine Schule ist aber extrem schlecht. Ja. Wohnst du in Prenzlauer Berg? Ja, da kann ich nochmal gerade so ja sagen. Echt? Außerdem ist es auch egal, ob du weißt, wo ich wohne. Willst du wissen, wo ich jetzt bin? Ja. In Babelsberg. In Potsdam-Babelsberg. Genau. Super, wieder was gelernt, oder? Ja. Na, kannst du morgen den Unterricht machen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ja, okay. Hallo, wer ist denn da? Hi, hier ist Jule. Hallo, Jule. Ja. So. Jule, da lachen wir uns hier aber schön zusammen, Bede, oder? Ja. Jule. So, was ist denn jetzt los? Was? Jule. Ja. Schöne Fehlentscheidung. Wie alt bist du, Jule? 16. Von wo aus rufst du an? Aus Hohenschnausen. Hohenschnausen. Ja. So, aber morgen ab in die Oranienstraße 36. Wieso? Na, was, wieso? Weil da eine schöne Fanny van Dannen-Ausstellung ist, habe ich vorhin schon 10-mal gesagt. Ach so, tut mir leid, dass ich nie gehört habe. Ja, vielleicht immer schön zuhören. Ja, das war für eine Fehlentscheidung, dass Jule, ich nicht zugehört habe. Was war eine Fehlentscheidung? Dass ich nicht zugehört habe. Ja, na, das kannst du wohl sagen. Was machst du denn? Wie lange hast du denn morgen Schule, Jule? Schule, schöner rein. Bis zur 6. Stunde, glaube ich. Naja, das ist doch nicht so lange. 2 bist du fertig, oder? Ja. Und schwupp, hast du eine schöne Schülermonatskarte, oder? Nö. Was heißt nö? Schwarzfahrer? Nee, Luft. Naja, da musst du immer, nach Kreuzberg luft man nicht so schnell von Hohenschönhausen. Ich bin doch nicht im Kreuzberg auf der Schule. Mann, du sollst doch aber da schön dir Fanny van Dannen ankicken. Wenn ich Zeit habe, ja. Ach, was heißt, wenn du Zeit hast? Mensch, du hast um 2 Schluss. Wie kannst du da keine Zeit haben? Na, weil ich mich vielleicht mit meinem Freund treffe. Na, dann gehst du mit dem dahin. Oder vielleicht mit ein paar Freunden auf Rummel gehe, weißt du? Na, oder vielleicht ist also alles noch nicht entschieden. Du solltest jetzt entscheiden. Okay. Morgen in die Oranienstraße 36. Ja, sehe ich auch. Warst du schon mal in Kreuzberg? Ja, einmal, glaube ich. Einmal? Ja. Ey, das ist toll. Das ist wie ganz woanders. Ja. Das ist spitze. Ja. Ja, natürlich. Also im Grunde müsste man da schön mit einem Strandkorb und einem Sonnenschirm hinziehen und könnte Urlaub machen. Ja, das ist schön, dass wir jetzt über Kreuzberg reden, aber ich dachte, wir wollten über Fehlentscheidungen reden. Na, muss nicht sein. Ich würde gerne, wir können doch schön über Fanny van Dannen reden. Naja, darüber habe ich nicht viel zu reden. Wieso? Weil du keine Ahnung davon hast. Schäm dich, schäm dich. Tut mir leid. Ich stelle mich gleich in die Ecke, okay? Ich rede so, Fehlentscheidung, Fehlentscheidung. Ich bin zwar erst 16, aber hatte doch schon ein paar so. Und welche Art? Hast du denn auch so raffinierte Fehlentscheidungen gehabt, wo ich gesagt habe, dass man erstmal eine kleine Fehlentscheidung macht, dann noch eine kleine Fehlentscheidung, noch eine kleine Fehlentscheidung und schon ist man in kompletter großer Scheiße gelandet? Ja, weniger. Ach so, sondern eine Fehlentscheidung? Oh, Scheiße, und ja, dann war irgendwie klar. Ich hatte drei große Fehlentscheidungen, weiß nicht, wo ich anderen Leuten wehgetan habe oder wo ich mir selber Ärger mit Polizei und so gemacht habe. Sind das Fehlentscheidungen oder ist das nicht einfache Blödigkeit? Nee, eigentlich nicht so. Wieso eine Fehlentscheidung heißt doch, man hat zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Man kann sagen, man schaltet den UN-Sicherheitsrat ein oder man macht einfach so Krieg. Und dann überlegt man und sagt, nee, so Krieg machen ist besser. Ja, oder mit man... Mit dem UN-Sicherheitsrat gibt nur Ärger. Ärger wollen wir nicht haben, wollen schön unser Ding durchziehen. Das ist eine Fehlentscheidung. Aber wenn man jetzt einfach Scheiße macht und sich nur mal so die Birne voll knallt oder... Nein, damit muss ich ganz tun. Sondern wie, na, dann kriegt man doch keinen Ärger mit der Polizei. Doch, man entweder nach. Was hast du denn da gemacht? Naja, ich bin mal noch wegen so einem dummen Kerl nach Bautzen gefahren. Naja. Irgendwie mal so. Und wieso kriegt man da, darf man nicht nach Bautzen fahren wegen dummen Kerl? Naja, und die haben da bei dem Freund von meiner Freundin gewohnt. Ja. Und der war irgendwie mal so dumm und hat die Leute mit Wasser beschmissen so. Ja. Also Wasser aus dem Fenster schüttet. Ist aber keine Fehlentscheidung, ist einfach irgendwie ein bisschen. Ja, er hat es gemacht, nicht? Kindische Idiotie. Gut, weiter. Und dann habe ich aber Brief von der Polizei gekriegt und der hat es auf mich geschoben und so, weiß ich nicht. Jetzt und hat dann Anzeigen gekriegt. Jetzt warte mal, jetzt will ich nur mal fragen, was war denn da deine Fehlentscheidung? Dass ich nach Bautzen gefahren bin. Ich hatte die Entscheidung. Entweder war ich wegen diesem dummen Kerl nach Bautzen oder nicht? Ja? Ja, verstehe ich nicht. Ne. Oder hast du überlegt, entweder ich fahre wegen dem dummen Kerl nicht nach Bautzen oder ich fahre wegen des dummen Kerls nach Bautzen, der könnte möglicherweise Wasser aus dem Fenster schmeißen und dann kriege ich Ärger, und aber du entscheidest dich dafür. Nee, das war ja andere. Das war ja der Freund von meiner Freundin, der da Wasser aus dem Fenster. Ja, und was hat das jetzt mit deinem dummen Kerl aus Bautzen zu tun? Naja, wäre ich da nicht hinfahren, hätte ich diese Entscheidung getroffen. Naja, das ist aber keine Fehlentscheidung. Mit der Polizei kriegt keinen Ärger. Du hast doch keine Entscheidung getroffen, du bist einfach hingefahren. Natürlich habe ich dann Entscheidung gemacht. Ach Quatsch, bist einfach hingefahren. Die haben gesagt, komm, wir fahren da alle hin, dann bist du da hingefahren, oder? Das ist aber keine Entscheidung. Ich bin ja mit meiner Freundin hingefahren. Du hast dich da aber nicht vorher hingesetzt und das für und wieder abgewogen. Doch. Und überlegt, mache ich so, mache ich es nicht so. Wieso? Was hätte denn dafür gesprochen, dass du da nicht hinfährst? Zum Beispiel, dass ich da lieber eine Woche zu meiner Tante gefahren wäre oder noch, ja, und da beim Reithof ausholfen hätte oder so, weiß ich nicht. Ja, wenn du selber nicht wehst, dann war es hier eine Fehlentscheidung. Nein, ich weiß schon. Also sag mal, das ist aber auch offensichtlich ein schweres Thema. Ja. Oder ihr seid alle nicht bereit, euch da mal Gedanken zu machen, sondern irgendwie, oh, Scheiße gemacht. Mhm. Aber Scheiße gemacht ist ja doch keine Fehlentscheidung. Eine Fehlentscheidung ist doch schon genau überlegt. Mit der bestimmten Vorgehensweise. Mit der bestimmten Planung. Wenn man Fehlentscheidung mit welchem macht, Plan kann bist man du denn dann vielleicht nicht wissen, dass da was falsch geht. Ja, aber mit welcher Vorstellung bist du denn nach Bautzen gefahren? Das, was mit dem Kerl mehr wollte, also dass er mich liebt und ich ihn liebe, weiß nicht was. Und? Liebt er dich nur oder was? Nee, nicht so wirklich, hat er mich nicht so liebt, nee. Wie bitte? Hat er nicht. Ach so. Und meine Freundin hat mich auch bis angelogen, sie meinte so, ja, der will was von dir und naja und so. Also sie haben mir alle das Lauf und Hümer runtergelogen und dann war es am Ende doch nicht so. Kinder. Naja, da kann ich nur ohne zu sagen. Ja. Aber bin ich auch nicht unglücklich. Ich muss ja auch nicht zu allem was sagen. Genau. Finde ich, genau. Tschüss. Ciao. So, das war wieder ein schwieriges Telefonat, oder? Mann. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Genau, den hören wir uns mal an. Ihr wisst, das ist die Ausweichnummer hier, 731 39 32. Da könnt ihr auch anrufen. Schwupp, läuft ein Band los. Kann man einfach so drauf reden und die Sachen, die man unbedingt sagen will, sagen. Dieses Band ist ab sofort geschaltet und aus dem aufs Band rauf von euch raufgeredete entsteht dann immer das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und das hört sich dann oft so an. Hier spricht der Frauenflirt-Pirat und ich bin schon 12. Halbautomatisch an! Anruf! Ja, Ja, einen schönen guten Abend, liebe Kritiker und liebe Kritzhörer. Ich möchte gerne etwas bemerken zu der Sprechfunksendung vom 4.3. Da hat Jürgen kurz vor Ende der Sendung etwas gesagt und dem möchte ich widersprechen. Er hat gesagt, die Welt ist kompliziert und wenn die Theorien über die Welt nicht kompliziert sind, dann kaum nicht. Da muss ich also insofern widersprechen, in der Regel ist ja nur die Praxis kompliziert und nicht die Theorie. Das ist schon in den einfachsten Dingen des täglichen Lebens so. Wenn jemand viel raucht und der hat großen Husten und Atemnot, dann ist doch die Diagnose ganz einfach. Er hat Raucherhusten und die ganze Therapie lautet, er muss aufhören mit dem Rauchen. So einfach ist das. Bloß die meisten schaffen das nicht, damit aufzuhören. Und genauso ist es mit der großen, weiten Welt. Da sind die Theorien für die Problemlösung auch ganz einfach. Nur die Praxis, da liegen die Schwierigkeiten. Man kann man sogar in einem, wenn auch mehr Teilen, die ganzen Probleme der Welt zusammenfassen, nämlich alle wesentlichen Probleme der Welt, besonders die Probleme im Zusammenhang mit Politik, Ökonomie und so weiter, die sind dann und nur dann lösbar, wenn der Kapitalismus und die Weltherrschaft des Schurkenstaates USA abgeschafft wird und wenn weltweit ein leicht modernisierter Sozialismus eingeführt wird, wobei man dann aus den Problemen der Vergangenheit lernen muss, eventuell wegen gewisser Korrekturen. Wir müssen lernen, die Leukämie zu heilen, sagte der Arzt. Und nun wollen Sie also die Gesellschaft sozialisieren. Das können Sie verdammt nochmal glauben, Jensen. Und das wird nicht leicht. Es wird ein schmerzhafter Prozess des Umdenkens stattfinden. Alexandria ist zusammen mit Christoph und Alexandria ist siebte, doch der Christoph ist neunte. La la la la. Kuttner, wir sind's. Henning und Hyrhythmics. Wir haben der Zug ist am falschen Gleis abgefahren, wie es eigentlich dran stand. Und jetzt sitzen wir hier fest. Nein! Kerle, die von morgens bis abends Müsli fressen, nur in Sandalen herumlaufen, also solche Kerle kann ich einfach nicht ausstehen. Ja, ich würde gern drauf sprechen. Ja, hallo, ich habe von Susanne im Radio gehört und ich würde sie gerne etwas näher kennenlernen. Ja, hallo, mein Gott, was ist denn das hier? Du sagst durchkommen, andauernd klingelt's bei dir, keiner nimmt ab. Ich erwarte ein Besetzzeichen. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bericht des europäischen Domestiken nach einem Amerika-Besuch von Michael Wüstefeld, letzter Teil. Hinter dem Regenbogen werden wir alle domestiziert sein. Keiner wird es zugeben, niemand ein Wort verlieren. Nicht die Spur einer Ahnung vorherrschend sein. Alle werden wir von uns selbst besessen sein, werden von uns ganz und gar überzeugt sein, werden über alles andere gestellt sein, ein jeder wird über den jeweils anderen gestellt sein. Alle werden wir Domestiken sein. Alles wird eine einzige domestikanische Republik sein. Nie mehr wird ein Anfang, niemals mehr ein Ende sein. Anfang und Ende werden zugleich domestiziert sein. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Erklärst du Probleme dieser Welt, sagst, was zu tun ist aus deiner Welt heraus. Ist klar, was zu tun ist. Und du lernst schnell, das Schwarz, das Weiß zu unterscheiden. Grau ist keine Farbe, Grau ist keine Farbe, keine Farbe. Der Krieg ist vorbei, war nicht. Mutter, eine der hellsichtigsten Platten der jüngeren Popgeschichte, würde ich sagen. Erschienen, ich glaube, im August 2001, hieße Europa gegen Amerika und thematisiert tatsächlich in den Songs auf großartige Weise genau das, was uns alle oder einen Teil von uns so die letzten 2 Jahre dann doch beschäftigt. Amerika, wer Interesse an guter, wertvoller, toller, sympathischer Musik hat, Amerika, Europa gegen Mutter, Europa gegen Amerika bei What's So Funny About, wie gesagt, im August 2001 erschienen. Wenn Fritz in Berlin dann 102,6. Fritz Info. Das 23.33 Uhr, das Wetter in der Nacht erwartet uns mal wieder mehr, mal weniger Wolken. Die Temperatur sei. Das ist aber auch eine Wetterpoesie hier. Kollege Kerkhoff, verfasst du das? In dem Fall nicht, nee. Das ach, ist in noch dem von vorhin. Obwohl, ich habe dir später noch eine Falle eingebaut. Es ja, war so, so poetisch, dass ich dachte, das kann eigentlich nur von dir sein. Nee, Kollege Brüning. Ah ja, in der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen sinken auf plus 1 bis minus 2 Grad. Vorsicht! Stellenweise gibt es Reifglätte. Morgen ist es anfangs nur im Süden noch heiter. Dieses nachgesetzte Noch ist auch toll. Ansonsten erwarten uns viele Wolken und ab und zu sprüht der Himmel auch Regen. Bei Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Ein Krieg im Irak ist offenbar nicht mehr abzuwenden. Der irakische Diktator Saddam Hussein hat das letzte Ultimatum der USA abgelehnt. Laut dem staatlichen Fernsehen sagte er, die letzte Schlacht stehe bevor. Aus Washington berichtet Georg Schwant. Der Sprecher des Weißen Hauses, Fleischer, erklärte, es wäre der letzte Fehler, den Saddam machen könne, sollte er dieses Ultimatum zurückweisen. Fleischer wollte offenbar auf Nachfragen von Journalisten nicht mehr ausschließen, dass ein Angriff der USA auf den Irak schon vor Ablauf des Ultimatums beginnen könnte, sollte Saddam den Gang ins Exil definitiv ablehnen. Saddam muss selbst entscheiden, was das bedeutet, wird der amerikanische Regierungssprecher zitiert. Der UN-Sicherheitsrat wird morgen auf Außenministerebene noch einmal über die Irak-Krise beraten. Die UNO hält eine friedliche Entwaffnung des Irak weiterhin für möglich. Chefinspektor Blix hat dafür ein Konzept vorgelegt. Darüber wollen die Außenminister morgen diskutieren. Im ersten US-Prozess um das Medikament Lipobay ist der Pharmakonzern Bayer freigesprochen worden. Das Gericht sah es nicht als erwiesen an, dass der Cholesterinsenker an der Muskelerkrankung eines Patienten schuld war. Lipobay ist äußerst umstritten und wird mit Dutzenden Todesfällen in Verbindung gebracht. Zum Sport. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Dortmund gewann zwar auswärts gegen den AC Mailand mit 1:0. Allerdings gewann Real Madrid am Abend auch. Dortmund bleibt deshalb nur Dritter der Gruppe C und scheidet damit aus. In der Meisterschaftsrunde der deutschen Eishockeyliga gewannen die Eisbären Berlin bei den Hamburg Freezers 2:1. Die Eisbären führen jetzt in der Serie mit 3:1. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist weiter. Eine Verkehrsmeldung von der A9 gibt es. Nürnberg, Halle, Leipzig zwischen Weißenfels und Rippachtal. Störungen durch Bergungsarbeiten. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Sag mal, kann man bei euch ein bisschen freestylen? Ich fange einfach an. Okay, 1, 2, check das aus. 1, 2, yo, yo. Sonntag ist Curse in der Stadt, aber er kommt nicht allein. Nein, sondern mit Piranha und dem Sander, ist sogar selbst als Manda. Wanda ist klar, Sonntag 14 bis 18 Uhr in Potsdam auf dem Fritz-Gelände. Hebt die Hände, wenn du nicht gerade am Steuer sitzt von dem BMW von deinem Bruder, weil sonst geht er leicht kaputt. KenFM, die Fritz-Radio-Show, jeden Sonntag 14 bis 18 Uhr, live aus den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio? Und wir schauen wieder vor. Same of you too. We just want to have fun. Us two. Us two. We're wearing underwear. Equilibrium and stability, quivering circuitry of the flesh with the brain on contemplation. truth is inside. We're wearing underwear. Inside. I think Jesus was a nice guy. I think the Buddha was too. And it's a fight for the good guy. As I'm looking through your eyes. I see a million good ideas, and I'm certain that you will use them. I see a Dufus war das. So jemand aus dieser Anti-Folk-Bewegung, aus dem Moldy Peaches-Umfeld. Da finden sich bei MP3.com drei Songs, unter anderem der hier, Fun Wearing Underwear, finden sich da im Netz. An Platten zu kommen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Irgendwie gibt's Platten. Ich habe neulich einen halben Tag rumrecherchiert. Nichts gefunden, Dufus, muss man eben, wenn man es jetzt toll fand, bei MP3 kommen, kicken. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das Thema heute hier lautet Fehlentscheidungen. Wenn ihr nicht einfach irgendwie Scheiße gemacht oder es wird blöd passiert oder was man einfach so einen Fehler nennt, sondern tatsächlich eine klassische Fehlentscheidung, wo ihr so bis ans Ende kalkuliert habt und eure Kalkulation dann einfach nicht aufgegangen ist. Wenn ihr so, und ihr aber auch gleichzeitig andere Möglichkeiten erwogen habt und dann aber vielleicht aus einer bestimmten Arroganz, aus einer Faulheit heraus, aus weiß ich welchen Gründen da euch dann doch fehlentschieden habt und dafür ein Bewusstsein habt davon, dass ihr tatsächlich eine Fehlentscheidung getroffen habt, eine wohlüberlegte Fehlentscheidung, beziehungsweise eine Kette von kleineren Fehlentscheidungen, in der jedes Glied das folgende gewissermaßen gebar, möchte ich fast sagen, dann könnt und solltet ihr hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, dann telefonieren wir jetzt hier weiter oder los oder irgendwie. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Stanislav. Stanislav. Mal nein, deutlich gesagt. Nein, oder sagen wir mal besser einen Wunsch. Wer bist denn du? Na, ich will aber die Wünsche erfüllen. Burkhard. Ich erfülle, aber ich bin ganz schlecht, also ich bin überhaupt gar kein Wünscheerfüller. Es geht um ein Lied. Ja, auch da bin ich schlechter Wünscheerfüller. Und es geht um dieses Lied, es steht ein Haus im Kosovo. Ja. Hast du das? Ja. Da kannst du das bitte spielen? Nee. Ach bitte. Nee, hier nicht, habe ich jetzt auch nicht dabei. Ich kann immer nur Musik spielen, die ich hier mit meiner Plastiktüte reingeschleppt habe ins Studio. Du hast Ich habe aber schon mal angerufen und dann meintest du, nächstes Mal bringst du es mit. Siehst du? Und dann hast du es nicht gemacht. Da siehst du mal, dass ich immer keine Wünsche erfülle. Schrecklich, oder? Lüge. Nee, ja nicht Lügen, also total doch, ehrlich. Du hast erzählt, dass du es machst und hast dann noch nicht. Ja, aber der Oberbegriff ist, ich erfülle keine Wünsche. Aber vielleicht mache ich mal, sagen wir mal, vor der Sommerpause mal eine Wunschsendung. Wollen wir das so machen? Wollen wir uns so vereinbaren? Und du erinnerst mich dann, sagen wir mal, so Mitte Juni daran, dass ich eine Wunschsendung machen wollte und dann wünschst du dir, es steht ein Haus im Kosovo. Jo. Und dann spiele ich das. Okay? Jo. Gut, Frage beantwortet, Wunsch nicht erfüllt, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Ja, also ich wollte sagen, ja, ich finde euch richtig cool. Super. Hallo, wer ist da? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Mann, ich will nicht cool gefunden werden. Hallo, wer bist du? Also sagt mal, Kinder, hallo? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Hallo? Hey, Gunnar. Ja. Ja, also als erstes wollte ich mal. Wer bist denn du? Wer ich bin? Ja. Du musst jetzt nicht sagen. Doch. Na gut. Wer bist du? Paul. Paule. So, genau. Tag Paule. Taschen. So, Thema hast du mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Und dann hast du, bist du bereit, dich dazu aktiv zu verhalten? Naja, also richtig ist es eigentlich nicht so ein schönes Thema. Was heißt denn ein schönes Thema? Naja, ich meine... Du würdest auch gerne lieber über Kiffen oder über Krieg reden, oder? Naja, eher Kiffen, aber... Naja, spitze. Seite. Irgendwie ist es nicht, man kann sich nicht so gut... Das stimmt, mal, das plaudert nicht so aus einem heraus. Warum muss ich Gedanken machen? Genau, das ja, das ist unangenehm, oder? Ja, genau. Ja, wir sind hier aber nicht bei ProSieben, Baby. Naja, wir sind das... Genau. Wir sind hier im Sprechfunk. Genau. So. Jetzt wollen wir mal über Fehlentscheidungen reden, die du getroffen hast. Naja, das ist schwierig. Warum? Ja, weil... Weil du dir da keine ordentlichen Gedanken gemacht hast. Naja, was ich also als erstes mal sagen wollte, ja. Bin ich jetzt früher nicht dazu gekommen. Ja, so. Was denn? Ja, ich wollte sagen... Blablabla. Oh, spitze. Haben wir echt mit dem Intellektuellen wieder zu tun. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Paul. Na, warst du eben schon mal? Ja. Guten, ich... Paul, ich denke, ich bin gleich ungeduldig. Radiohead? Ja. Hörst du Radiohead? Nee. Warum nicht? Na, warum denn? Ja. Hörst du Jimi Hendrix? Warum nicht? Aber Radiohead ist doch cool, Mann. Ja, super, ich mach mal weiter, oder? Hallo? Cool bin ich selber, muss ich nicht Radiohead hören. Wie bist denn du? Ich bin Zippo. Zippo? Und ich... Sag mal, wir kriegen ja heute die Sendung hier nicht mehr auf den Boden, oder? Hallo, wer ist denn da? So, ich mach mal, Kinder, jetzt wir immer nehmen mal Auszeit, oder? Ich erkläre noch mal das Thema, ich erkläre noch mal, welche Sendung das hier ist. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid woanders. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk. Postkutsche. Ja, mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt hören wir jetzt haben wir mal ein bisschen, ich erkläre mal das Thema. Ich würde heute hier gerne über Fehlentscheidungen reden, Fehlentscheidungen, die ihr getroffen habt. Es ist ja so einfach, immer bei anderen Leuten Fehlentscheidungen zu konstatieren und sich keine Gedanken darüber zu machen, wie man selber sich in die reitet. Wie man vielleicht überlegt, sich Gedanken macht. Und dann aber vielleicht auch aus niedrigen Gründen möglicherweise auch so gegen seine innerste Überzeugung oder gegen eine bestimmte Ahnung oder weil man sich selber in so eine Art Zugzwang gebracht hat, dann irgendwas macht, was möglicherweise Mist ist. Ich weiß, es ist nicht so ein ganz einfaches Thema, aber ich wiederhole nochmal, wir sind hier nicht bei RTL 2. Und wir machen hier nicht so eine Privatfernsehen-Mittagstalkshow, wo dicke tätowierte Idioten da sitzen, sondern versuchen, uns miteinander zu unterhalten. Das hat zur Voraussetzung, dass man sich möglicherweise auch mal Gedanken machen muss. Wer keine Lust hat, sich Gedanken zu machen, der sollte diese Telefonnummer hier nicht anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich sehe, dass jetzt hier alle anrufen, aber gehe davon aus, nach meinen ernsten Worten hier an die Nation ist deutlich zu wenig Zeit gegangen, dass ich die Hoffnung haben könnte, dass sich hier jemand tatsächlich Gedanken gemacht hat. Darum will ich euch gerne noch eine Überlegungspause gestatten. Wir hören jetzt den Zusammenschnitt der letzten Sendung. David schneidet die Sendung ja mal mit, montiert dann irgendwie neu zusammen und baut daraus eigentümliche schöne Mini-Hörspiele, in diesem Fall The Talk Funkers heißt die Reihe, wir haben es damit Folge 10 zu tun und im Anschluss hören wir dann die einstürzenden Neubauten mit Kollaps, auch eine hochaktuelle Musik und danach wäre ich dann gerne bereit, mich mit euch weiter zu unterhalten oder hier ein duftes Musikprogramm zu machen. Wer jetzt unbedingt dort loswerden will, hat ja immerhin noch die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Guten Abend,

Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, so, letzter Versuch. Ich würde heute gerne mit euch über Fehlentscheidungen, von denen ihr wisst, dass sie Fehlentscheidungen waren und die auch echte Fehlentscheidungen waren und nicht einfach unter der Kategorie Mist gemacht abzubuchen wären, unterhalten. Dazu hat man die Möglichkeit, entweder sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und da irgendwas zu sagen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Oder man ruft hier an und läuft dann Gefahr, ein Gespräch führen zu müssen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So. Dann wollen wir mal kicken. Hallo? Hallo, hier ist Markus. Hallo Markus. Tachchen. Tach. So, ist ja heute irgendwie ein schwieriger Tag, habe ich den Eindruck. Dich meine ich jetzt nicht. Ach so. Markus, wir reden über Fehlentscheidungen. Ja. So was kennst du? Nee, eigentlich nicht. Ah, das ist natürlich ungünstig, wa? Ja. Ja. Soll ich mal weitermachen, wa? Nee. Bist du ja nicht der Einzige, der anruft. Wieso? Oh. Warte, nee. Na, willst du jetzt schon Schluss machen, oder wie? Ja. Das ist aber doof. Nee, weil ich gerne über ein Thema reden wollte. Ja, willst du nicht noch wissen, woher ich komme? Nee. Ich will nur nicht wissen, wie alt du bist. Hallo, wie bist denn du? Hallo, ich bin der Michael. Hallo Michael. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, du verstehst mich. Ja? Okay, gut. Also wieso? Wieso hast du Zweifel daran, dass ich dich verstehen könnte? Weil ich aus Bayern komme. Ach so, na ja, aber du sprichst doch ein fast lupenreines Hochdeutsch. Ja, schon. Rufst du auch aus Bayern? Ich habe Schwierigkeiten, dir zu folgen, aber pass auf. Wieso? Ich habe viel nachgedacht. Schön. Fehlentscheidungen. Rufst du auch aus Bayern an? Nee, ich bin zufällig in Berlin jetzt hier für eine Woche. Zufällig in Berlin für eine Woche? Jo. Joi, da musste ja alles ein schöner Schock sein, oder? Nö, es ist eigentlich, wenn man mal Zeit hat, ist es eigentlich super angenehm. Bist du öfter in Berlin? Meine Freundin ist zurzeit hier, deshalb... bin ich jetzt mal hier besuchen gekommen. Das ist praktisch. Zwei gute Gründe, wa? Mindestens. Was ist denn der dritte gute Grund? Urlaub zu machen. Raus aus der gewohnten Umgebung. Und wo bist du, Bayern? So richtig Bayern-Dorf? Hardcore-Bayern? Passau. Ich weiß nicht. Es sollte ein Begriff sein. Passau ist ein Begriff. Genau. Direkt ein Dorf ist es nicht. Also die Kühe werden da nicht Tag für Tag auf die Weide getrieben, oder? Nee, ich muss unsere Uni schon verteidigen. Also ich studiere auch. Ach so, überzeugter Passauer. Überzeugter Passauer? Ja, ich muss schon sagen, dass wir dort ein kleines Idyll haben mit einer durchaus wohnlichen Atmosphäre. Werden also doch immer die Kühe auf dem Campus getrieben? Nee, die Kühe lassen wir schön im Dorf. In den bayerischen Dörfern und dort gibt es dann gutes, frisches Fleisch. Die Metzger sind echt zu empfehlen. Eieiei. Das ist noch echte Natur. Du hast aber auch ein unromantisches Verhältnis zur Fauna, oder? Nö, überhaupt nicht. Nee, klang jetzt ein bisschen so. Nö. Dabei Kühe denkst du gleich an Steak. Ja, okay. Ich mag natürlich gern Fleisch, aber das ist eine bayerische Angewohnheit, denke ich. Ach so, ja, ach, ich bin ja auch kein Fleischverächter. Ich meine, je mehr die Menschen aus dem Norden kommen, ist es ja soziologisch so. Umso weniger Fleisch essen die? Weniger, ja klar. Sie haben sich ja früher von Fischen ernährt. Ja, aber sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie schon 10 Kilometer von der Küste weg bist... Ja, dann schaut man sich doch schon irgendwie jedem Schwein mit begehrlichen Blicken hinterher, oder? Die Handelsrouten waren eher so, dass man, also wenn man wirklich zurückgeht, mal 500.000 oder 1500 Jahre, war es dann natürlich schon so, dass man natürlich das Naheliegende genommen hat. Was studierst du denn? Ernährungsgeografie? Nö, eigentlich Informatik und Philosophie. Ah ja. Ach, kick ihn an, nicht schlecht. Ja, ist eine ungewöhnliche Kombination, aber gibt's. Aber was dominiert denn da bei dir dann mehr? Du, das wechselt. Das kann ich dir fast in unserem Fallbeispiel erklären. Ja, mach mal. Wenn wir zurück zu den Fehlentscheidungen gehen. Ach so, gut, dann kommen wir erstmal zu den Fehlentscheidungen. Wie würdest du denn eine Fehlentscheidung definieren? Das ist die große Schwierigkeit, denn das Problem ist, du hast ja einerseits den Plan. Hast du auch schon drüber gesprochen, dass du sozusagen drüber nachdenkst, wie will ich handeln. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du aber über eine Entscheidung nachdenkst, ja, gibt es sowas wie ein Bauchgefühl. Da ist mir jeder Plan eigentlich egal. Da sage ich einfach, okay, ich habe jetzt die Laune, ich habe jetzt die Lust, ich habe jetzt einfach den Esprit, den Charme, den Witz dazu. Ja. Und die einzige Entscheidung, die man eigentlich immer falsch treffen kann, ist nicht mit dem Kopf oder nur mit dem Kopf zu entscheiden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, verstehe ich schon. Wobei der eigentlich komplizierte Fall, den ich mir auch überlegt habe, ist natürlich auch, oder das mal, also oder das wäre ein interessanter Aspekt von Fehlentscheidung, dass man gewissermaßen von einer sich ein Bild oder irgendwie ein halbwegs rationales Konzept entwickelt hat und das möglicherweise nicht befolgt, nicht, du sagst jetzt Bauch, aber vielleicht möglicherweise sogar gegen die eigene innere Überzeugung, weil man denkt, man verliert seine Sicht oder was sollen die von einem denken oder irgendwie so. Nein, lass es mich dir ein Beispiel erklären. Ja? Ich habe im November eine Party gemacht an der Uni. Ja. Und habe da die ganze Kalkulation in die Hand genommen. Es war ein Riesending. Wir haben zusammen mit euren Kollegen von FM4 eine Live-Übertragung gemacht über Internet, dass wir die Musik, die wir hatten, es war ein Club in Club Bugaloo ist vielleicht ein Szenebegriff, weiß ich nicht, bei euch hier in Berlin. Ich bin da selten ein, pass auf. Pass auf. Und da war es folgendermaßen, ich habe die Party perfekt durchorganisiert. Ja. Und was für einen Fehler habe ich gemacht? Na? Die Musik war zu gut. Die Leute haben 6 Stunden nur getanzt und nicht konsumiert. Was mich als Veranstalter draufzahlen hat lassen. Die Leute sind raus aus der Party und haben alle gesagt, das war die genialste Party, die wir hatten. Ja. Und ich stand da und wusste nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Und da denkst du, gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen zu guter Musik und zu wenig Konsum? Ja, es war unglaublich. Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte. Das war auf jeden Fall ein klassischer Fall von Fehlkalkulation. Ja, aber das ist genau das Wunderliche an der Welt. Ja. Dass man sich eben nicht auf die Kalkulation im Kopf verlassen kann. Ja. Sondern dass man weiß, man muss irgendwie mit dem Bauch auch rangehen. Ja, aber hätte dir der Bauch da weiterhelfen können in der Planung? Ich muss zugeben, ich hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache. Irgendwie hatte was nicht gepasst. Aber du wusstest nicht, dass, die Musik ist zu gut. Die Ahnung hattest du nicht. Nein, ich bin rumgewuselt an dem Abend. Ja. Ich habe den Tipp einmal vom DJ gekriegt. Ja. Beziehungsweise ich habe eigentlich den Fehler gemacht, ich habe in die Party eingegriffen, weil ich gemerkt habe, Moment, es ebbt hier ab und habe mit dem DJ gesprochen und habe mit ihm durchgequatscht, in welche atmosphärische Richtung wir jetzt gehen mit den Leuten. Ja. Und da hat er mir gesagt, du, lass mal, es ist ganz gut, wenn die auch mal eine Pause haben. Und dann habe ich ihm aber Druck gemacht. Ah, das war dann doch ein Fehler. Das war dann fast ein Fehler, ja. Eieiei. Ja, das ist schon fast ein schöner Fall von Fehlentscheidungen. Also insbesondere der Punkt mit der Pause, oder? Ja, klar. Nicht schlecht. Aber ich, also gerade im Bauchgefühl gibt es ja auch jede Menge Fehlentscheidungen. Wie sah da mal so eine schöne bei dir aus, eine repräsentative? Du, die repräsentative betrifft meines Erachtens vorwiegend Beziehungen. Ach so, deine Freundin. Ja, jetzt hast du nicht kalkuliert, was eine Fahrkarte von Passau nach Berlin kostet. Nee, nicht aktuell. Das liegt ungefähr 3 Jahre zurück. Ich war damals in den Anfangszügen meiner Studienzeit und war mit einer Freundin zusammengezogen. Und es lief einfach nicht mehr. Bist du noch dran? Ja, ja. Und den Fehler, den wir gemacht hatten, ist, dass wir irgendwann dann beschlossen haben, eine offene Beziehung zu fahren. Das heißt, jeder macht, man tut so, als ob man zusammen sei, aber jeder macht, was er will. Genau. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein als verlorenes halbes Jahr bezeichne. Mhm. Eine Fehlentscheidung, wo ich sage, naja, vom Bauch her hat man wahrscheinlich auch einfach gesagt, man macht es leichter. Keine Ahnung. Also das war dann im Grunde eher eine Entscheidung aus einer bestimmten Bequemlichkeit heraus. Ja, ich denke schon. Weil man geht nicht das Risiko ein, alleine zu sein. Klar. Und glaubt gleichzeitig die Vorzüge des Alleineseins außerdem zu haben. Na klar. Super. Das ist eine klassische Fehlentscheidung. Hast du welche? Dann haben wir einen Stoff geliefert. Du hast den Stoff geliefert, ja, ja. Das ist schön. Da danke ich dir sehr für deinen Anruf. Aber eins wollte ich noch ein bisschen sagen dazu. Es sind 2 Dinge, die ich noch loswerden möchte. Na, sag. Und zwar erstens, die Schwierigkeit, ob eine Entscheidung eine Fehlentscheidung war. Ja. kann nur die Zukunft bringen. Mein Großvater hat zu mir immer schon gesagt, egal bei Sachen, die passiert sind, innerhalb der Familie, innerhalb meines Lebens, innerhalb des wahrnehmbaren Lebens, wer weiß, wozu es gut ist. Und die Konsequenzen eines gewissen Weges kann man erst immer nach hinten, kann man nur nach hinten beurteilen, nie nach vorne. Das stimmt, trotzdem gibt's doch so grundsätzlich halbwegs Regeln, auf die man sich beziehen kann und die einen möglicherweise davor hüten, größere Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, das ist wahrscheinlich das, was die Aufgabe des der Eltern darstellt. Dem Kind beizubringen, eben nicht auf die Herdplatte zu landen. Zum Beispiel. Und da wäre der dann doch irgendwie ein bisschen kurzatmig zu sagen, wer weiß, wozu es gut ist, oder? Ja, es macht zumindest Mut, sage ich immer. Ja. Und das ist ja lieb gemeint. Michael, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Du hast mich gefreut. Okay, schönen Abend noch, ja? Okay, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Also, ich bin Beto, weil ich einfach Fehlentscheidungen sehe. Genau. Ja, also. Hast du jetzt eben dem Gespräch folgen können? Ja. Ja? Dieser Philosophie von Kopf- und Bauchentscheidungen oder sagen wir mal so einem durchdacht und dann möglicherweise aus anderen Interessen oder anderen Gründen irgendwie gegen das Durchdachte zu handeln oder nur dem Durchdachten folgen, trotzdem eine Ahnung hat, dass vielleicht was nicht stimmt. Also bei mir war das eigentlich nur so ein Bauchgefühl. Also von der, ich weiß jetzt nicht, ob es so eine richtige Fehlentscheidung ist oder nicht, aber... Ja? Ja, also, soll ich erzählen? Ja, ja. Ja, also, das war, ich war noch in meiner alten Klasse, also, ich bin jetzt, ich wiederhole jetzt die 8. Klasse. Ja. Und, das war noch in meiner alten Klasse und da wollte ich, von denen in meiner Klasse, die waren halt so in der Kifferszene drin und sowas. Und von denen wollte ich von einem Gras kaufen. Gut, er wollte mir was besorgen, hat mir dann gezeigt. Und ohne zu überprüfen und so, habe ich das dann gleich angenommen halt, ohne irgendwas zu machen, weil ich mich da nicht gut auskannte und habe ihm dann 15 Euro gegeben. Ja. Ja, und dann war... Da wurdest du beschissen, war keins. Ja, dann war es Oregano. Ja, ist jetzt eine Fehlentscheidung? Nee. Ich weiß nicht, ich hätte mich ja entscheiden können, ob ich jetzt das überprüfe und rieche oder sonst irgendwas. Oder ob ich jetzt einfach gleich das Geld gebe. Was hat dich denn abgehalten davon, also zu überprüfen? Ich weiß nicht, also... Du warst überhaupt nicht gewohnt, irgendwie Gras zu kaufen? Ja. Und du kanntest die Spielregeln nicht? Ja. Von daher hast du dich einfach doof angestellt? Ja. Nicht das, was man direkt jetzt mit einer Fehlentscheidung assoziieren würde? Also, keine Ahnung. Aber lernt man hoch draus, oder? Aus Doofanstellungen. Ja, auf jeden Fall. Also nach einer Weile habe ich jetzt das Geld wieder gekriegt, bin mit ein paar Kumpels rüber zu der Zeit da, bla bla bla. Ja, und jetzt habe ich das Geld wieder. Super. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und warte kurz, dann wollte ich noch fragen, wann kommt deine Sendung eigentlich immer? Ja, sieht so aus, wie wenn es immer Dienstag wäre. Ja, das weiß ich nicht, weil ich krieg das den Radiosender nur über Digitalsatellit und weil ich mich langweile, habe ich jetzt reingehört. Also, Dienstag 22 Uhr. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Von wo aus hast du denn angerufen? Metzingen in Baden-Württemberg. Oh, ja, den hört man. Ach ja, ja? Ist das eigentlich Kölner Dialekt, was du da redest, oder was ist das? Ja. Das ist eher Berliner Dialekt, würde ich mal sagen. Ja, aber das Ich und da, das ist doch eher Kölner. Nee, warst du schon mal in Berlin? Nö. Die proletarische Unterschicht spricht da so. Aha. Okay. Jo, okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bis tschüss. Ciao. Metzingen. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hier ist Thomas. Hallo, Thomas. Ich wollte mal meine größte Fehlentscheidung sagen. Ja? Meine größte Fehlentscheidung. War das eine wirkliche Fehlentscheidung? Hast du dir vorher Gedanken gemacht, was du da machst? Ja, natürlich. Hast du das im Kopf durchgespielt und hättest du dich auch anders entscheiden können? Ja, ich hätte mich anders entschieden. Wie hätte es ausgesehen, wenn du dich anders entschieden hättest? Dann wäre ich zur Realschule gegangen. Dann wärst du zur Realschule gegangen und hast dich aber für das Gymnasium entschieden, oder wie? Genau. Warum? Na, weil ich eigentlich dachte, dass ich das Abitur locker leicht schaffe. Hat sich aber dann... Das klingt jetzt aber auch nicht, wie wenn es eine besonders durchdachte Entscheidung wäre, wenn man denkt, dass man locker leicht schafft. Na, doch, das war schon, also ich habe mich mit einem 2er-Durchschnitt beworben am Gymnasium, aber es ist dann doch relativ schnell gesunken durchs Internet. Ja, was ist denn, wieso durchs Internet? Na, weil ich so viel vom Computer sitze und Tibia spiele. Ach so. Ja. Ja, und was hat das jetzt mit Realschule zu tun? Na, also ich hatte ja die Wahl zwischen Gesamtschule, Realschule und Gymnasium. Ja. Und dachte, dass ich das Gymnasium leicht packe, weil ich ja einen Durchschnitt von 2 habe. Ja. Hätte aber auch an die Realschule gegangen. Also du meinst, leicht packst, ohne was zu machen? Genau. Ja, aber sag mal, du hast dir das echt überlegt, dass du das leicht packst, ohne was zu machen und zwischendurch immer nur Internet spielst? Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Hat sich nachher aber als Fehlentscheidung herausgestellt. Ja. War im Grunde ist auch eher so ein klassischer Griff in die Scheiße, oder? Ja, vom Prinzip her schon. Ja, nicht direkt eine Fehlentscheidung. Na, ich finde schon. Du man hat ja drei Wahl, also man hat eine Wahl zwischen drei Sachen und angenommen, ich hätte jetzt Realschule genommen, wäre es ja bestimmt aber ich meine, wir wollen mal sagen, du hast es dir doch nicht richtig überlegt, sondern du hast dich da so drin, hast du doch, das ist alles bequem, funktioniert alles. Jo. Ist ja nicht das, was man sich unter einer bewussten Entscheidung vorstellt. Ansonsten eine bewusste Entscheidung wäre, du wärst dies zum Gymnasium, weil du wirklich Gymnasium machen willst. Weil du Abitur haben willst und das irgendwie hoch in höher konzentrierter Form. Ja. Das willst du da aber ja nicht. Ja, wollen, deswegen bin ich ja eigentlich zum Gymnasium gegangen, weil ich dachte, dass ich da ganz locker das Abitur schaffe. Ja, weil du dachtest, wolltest du das Abitur schaffen oder wolltest du das ganz locker schaffen? Nein, ich wollte das Abitur schon schaffen. Naja, wolltest du das Abitur schaffen oder wolltest du beruflich die Betonung auf Abitur oder auf locker? Na, eigentlich in Verbindung. Ja, aber die Betonung, worauf liegt die? Auf locker. Sei doch ehrlich. Ja, vom Prinzip her schon. Oder? Also locker ist wichtiger als Abitur. Jetzt nicht mehr. Wieso denn nicht? Früher, als ich die... jetzt hast du schlechte Zensuren, aber... Genau. Aber trotzdem denkst du immer noch lieber locker als Abitur. Nee, jetzt nicht mehr, weil jetzt stelle ich ja fest, dass es eine Fehlentscheidung war. Nee, das war schon eine richtige Entscheidung. Du hast ja bloß keine Gedanken vorher gemacht. Ja, also die Entscheidung ist. Und willst du denn nur Abitur machen? Ja, ich bin ja dabei. Nee, ja. Dann musst du bloß machen, oder? Ja, ich muss mich mal richtig hinsetzen und ja. Ja, na mach doch. Was hält dich davon ab? Ja, könnte man machen. Ja, und was hält dich davon ab? Irgendwie, Computer reißt immer zu viel. Nee, da hält dich bloß irgendwie deine dämliche Faulheit ab, oder? Ja, könnte auch damit zusammenhängen. Naja, ich würde nicht sagen, dass es damit zusammenhängt, sondern dass es der einzige erkennbare Grund ist. Ja, da könntest du recht haben. Das wundert mich, wie so oft nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, schön. Tschüss. Abend noch. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Hallo, wer bist du denn? Daniela. Hallo, Daniela. Hi. Und du möchtest jetzt von einer richtigen Fehlentscheidung reden? Na, absolut, ja. Bist du dir sicher? Mhm. Eine, bei der du dir richtig vorher Gedanken gemacht hast. Also und gedacht hast, wenn du die nicht triffst, dann wäre die andere Fehlentscheidung, die sich jetzt im Nachhinein als die richtige Entscheidung wäre eine Fehlentscheidung. Was waren denn die Alternativen? Ich würde nicht sagen, also wie du das beschreibst, das klingt ein bisschen künstlich, wenn ich ehrlich bin. Nur darauf kann man keine Antwort geben, weil... Wieso nicht? Nein, weil du dir das zwar überlegst und doch wieder nicht überlegst. Naja, Du kommst da. Halt. Das klingt nicht künstlich, sondern du hast es offensichtlich mit einer Fehlentscheidung nicht zu tun. Doch. Wieso? Weil du kannst dich entscheiden. Warte mal, Daniela. Denn erklär mir bitte mal den Unterschied zwischen Scheiße machen, einem Fehler machen und einer Fehlentscheidung. Eine Fehlentscheidung ist, wenn du wenn du bewusst Scheiße baust, ja, dann hast du dir vielleicht schon vorher Gedanken gemacht, irgendwie so, das könnte halt irgendwie nicht so toll sein oder so, aber ich riskiere es jetzt einfach mal, wenn ich jetzt halt irgendwas doof mache oder so und krieg dann halt das Feedback, dann hat es halt nicht geklappt oder so. Dann kriege ich aufgrund der negativen Konsequenzen, habe ich dann halt ein Gefühl dafür. Das ist jetzt Scheiße machen. Oder was ist das jetzt? Das ist das Zweite, was du gesagt hast. Und das Erste ist, wenn man eine Entscheidung trifft. Ja? Und aber sich nicht genau bewusst ist, was man da jetzt entscheidet. für sich, sondern wenn man so ungefähr denkt, aha, wenn das doch nicht so ausgegoren ist, sondern wenn man irgendwie... Ja, aber kannst du mir jetzt nochmal sagen, worüber du sprichst du jetzt über den Fehler oder sprichst du über eine Fehlentscheidung? Eine Fehlentscheidung. Eine Fehlentscheidung ist unüberlegt. Ja. Und ein Fehler oder Scheiße machen unüberlegt ist... doch nicht vom... ich hab's mir doch nicht von A bis Z, das meine ich ja ein bisschen, dass das meiner Meinung nach bei dir ein bisschen schwierig ist, darauf eine Antwort zu geben, weil man sich das nicht von A bis Z kalkuliert und überlegt, sondern man trifft eine Entscheidung. Ja, aber es gibt ja noch Sachen, die man sich kalkuliert. Du sprichst jetzt von der Sache, du willst über eine Sache reden, die du nicht überlegt hast. Doch, die habe ich überlegt. Aber überlegt nicht in allen Konsequenzen, aber eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung trifft man ja jeden Tag, ob man aufsteht oder nicht aufsteht. Oder Zähne putzt oder nicht Zähne putzt. Eine Stulle ist oder eine Schrippe ist. Aber eine grundsätzliche? Dann erzähl mal. Wie sah denn deine Fehlentscheidung aus? Na, ich habe mich gegen das Leben entschieden. Wie entscheidet man sich denn gegen das Leben? Indem man, sagen wir mal, du machst Abitur und hast vielleicht nicht so schöne Erfahrungen gemacht und aber nichtsdestotrotz willst du halt sozusagen einfach mal zugucken und gucken, wie es vielleicht das richtige Leben ist, machst dir eine Vorstellung, gehst in den Großstand, guckst dir das an und bist aber nicht oder denkst halt nicht irgendwie, du willst da jetzt mitmachen, sondern erstmal gucken, wie das Leben so funktioniert, zuschauen. Das ist ja auch am Zwischen. Dann wollen wir mal genauer sagen, du hast dich gegen ein bestimmtes Leben entschieden, aber du hast dich nicht gegen das Leben entschieden, oder? Gegen das Leben entscheiden hieße, du aus dem Fenster springen. Ja, das kommt ja noch. Aber der, wofür ich mich entschieden habe, ist sozusagen der Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Einfach mal gucken, vielleicht wird es ja noch besser oder vielleicht ist das, was ihr erlebt habt, ja nicht das 9+Ultra, sondern vielleicht kommt noch was. Sag mal ganz ehrlich, irgendwie nachts um 1:30 im Radio anrufen, klingt ja nicht gerade, wie wenn es so eine Totenentscheidung wäre. Ich sag ja auch, dass es vorübergegangen ist. Ich will jetzt nicht deine jungen Hörer deprimieren, aber was die sagen, deprimiert mich. So, das kann ich verstehen. Ja, und deswegen einfach mal, sagen wir mal, Klartext reden diesmal, wie es vielleicht auch anderen Leuten geht. Sag mal, und du hast dich damals gegen das Leben entschieden, weil du dachtest, es ist besser? Nein, weil ich dachte, es muss doch irgendwie Möglichkeiten geben, rauszufinden, wie es besser laufen kann, ohne dass ich mich in irgendwas verstricke oder verwickel. Also ich wollte mir was abgucken, wie man es vielleicht machen kann. Besser machen. Bei wem denn? Bei allen Menschen. Ich fand es immer sehr interessant, Menschen zu beobachten, mit Menschen zu tun zu haben und mit Menschen umzugehen und da einfach zu gucken, wie macht man es besser. Was denn? Na, zum Beispiel, was weiß ich, das ist so konkret, den Sinn des Lebens zu finden. Warum laufen die glücklich auf der Straße rum, während du jetzt, was weiß ich, deprimiert bist, warum kriegen die ihr Leben auf die Reihe und warum gehen die gerne auf Partys und grinsen sich einen ab oder warum machen die dies und warum machen die jenes? Warum das bei anderen Leuten besser klappt, nur bei mir nicht? Ach so, und da dachtest du, das kriegt man durch Zugucken raus. Habe ich gedacht, aber das war ein Fehlurteil, deswegen wir reden ja von Fehlurteilen. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Ja, aber das wusste ich doch damals nicht. Ach so. Das wollte ich dir ja gerade damit sagen, dass ich das nicht von A bis Z durchdacht habe. Jetzt weißt du es aber. Jetzt weiß ich. Und jetzt lebst du einfach so. Ja, aber das ist immer noch so, dass... Dass es schwer ist. Dass es schwer ist. Dass, sagen wir mal, ich weiß halt jetzt, wer ich bin sozusagen, auch positiv. Aber sagen wir mal so, ist es schwierig für mich, sagen wir mal, meine eigene Spur zu hinterlassen, so was ich mir halt vorstelle, ne? Also da bin ich halt noch ziemlich isoliert. Welche Art Spur willst du denn hinterlassen, dass du im Lexikon oder im Who is Who auftauchst? Genau. Echt? Ganz sicher, natürlich. Na, was meinst du mit Spur hinterlassen? Was? Ja, was meinst du denn mit Spur hinterlassen? Na, das kann ganz alltäglich sein. Das kann einfach sein, dass man, mit Leuten zu tun habe, mit denen ich irgendwie, was weiß ich, mein Leben teile und wo halt was funktioniert, das Zusammensein, wo auch was Inneres da ist und nicht nur Äußerlichkeiten, wo man halt auf bestimmte Dinge bauen kann. Es kann aber auch auf, da bin ich total offen, aber das ist eben nicht. Also Daniela, das klingt aber immer noch ein bisschen ausgedacht. Was meinst du damit? Ja, weil du das alles so theoretisierst. Ich würde sagen, Leben lebt man am besten. Und den Sinn des Lebens, der hilft einem ohne weiter, selbst wenn man den wüsste. Ich kenne aber keinen, der ihn weiß. Also der Sinn des Lebens ist Leben. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Sondern? Na, das kommt ja darauf an, wie man lebt. Das ist dann die zweite Frage, aber erst muss man leben. Ja. Und dann kann man sich überlegen, wie man lebt. Ja, und wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, so bist, wie du bist, aber keiner akzeptiert dich? Ja, dann hat man mit den falschen Leuten zu tun, dann muss man sich andere suchen. Aber warum soll man nicht, also man kann so immer noch ein paar Kompromisse machen, aber ansonsten, was will man mehr, als dass man so ist, wie man ist? Willst du so sein wie andere? Nee, sind die da sowieso alle? Naja, mir scheint das manchmal schon immer so, dass andere irgendwie, die sind erfolgreicher. Ist immer sowieso, klar, andere sind erfolgreicher, andere haben immer mehr Geld, andere fahren die größten Autos, andere sehen besser aus. Also sieht halt bei anderen immer so toll aus halt, ne? Ja, und? Und wenn ich dann halt auf mich gucke und ich hab halt, sagen wir mal, so krasse Sachen hinter mir. Hast du jeden, mit dem du tauschen wolltest? Und selbst wenn du ihn hättest, mit dem tauschen würdest, wäre es ohne anders. Also insofern sei froh, dass es so ist, wie das. Daniela, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Der kleine blöde Junge steht drüben vom Balkon. Halleri, hallera, hallero. Wir schauen uns ins Gesicht. Und der Junge spricht. Doch ich verstehe ihn nicht. Dann hole ich meine Krippe von rüber zum Balkon. Halleri, hallera, hallero. Dann schlage ich nun gedruckt die kleine blöde Nuss. Bis der Junge spricht. Bitte schlag mich nicht. Dann schlage ich nochmal kräftig zu. Halleri, hallera, hallero. Der Junge rennt zurück. Und ich den Knüppel zück, dann der Junge schreit, bis der Knüppel ihn zerknallt. Dann der Junge fällt, wie man ihn besetzt, dann der Junge weg. Jetzt liegt er unten im Dreck. Paar kleine blöde Belger stehen unten vorm Balkon. Halleri, hallera, hallero. Die schreien zu mir rauf, mach holt denn die Tür auf. Ich mach sie auf und was kommt raus? Meine fleischwissende Maus. Die Kinder rennen fort, an einen fernen Ort. Die Maus schnell hinterher, die Kinder waren nicht mehr. Meine fleischwissende Maus, die saugt die Kinder aus. Die saugt sie aus, dann macht die Brot. Aus den Kindern, die waren tot. Das macht sie auch mit Kindern, die waren so. Meine kleine Braut. Halleri, hallera, hallero. Ich ruf dort doch mal her. Ich hab da ein Gewehr. Die Kinder gucken gleich. Die sind jetzt ziemlich gleich. Die Kinder laufen fort. Sie bleiben nicht am Ort. Ich ruf noch hinterher. Hey, ich hab doch ein Gewehr. Halleri, hallera, hallero. Gleich schieße ich dann auch. Auf einmal seh ich auch. Da gibt's ne Explosion. Das Haus fällt von seinem Thron. Ich denke jetzt, das war's. Die Kinder sind nun Aas. Das war es nun für heut. Und die dummen Leute. Tschüss. Ja, das ist schon ein ganz schön schlimmes Lied. Aber ich würde das sowas natürlich nicht tun. Aber es kann immer mal sein, dass einem sowas passiert. Dass ein blutrünstiger Mensch etwas mit einem anstellt. Ja, das kann leider passieren. Na gut, das war denn dieses schöne Lied. Tschüss. Henning on the Highway war das. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. 0.36 Uhr, das Wetter mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen liegen bei plus 1 bis minus 2 Grad. Vorsicht, stellenweise gibt es Reifglätte am Tag. Es ist anfangs nur im Süden noch heiter, ansonsten viele Wolken und ab und zu auch Sprühregen bei Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Ein Krieg im Irak ist nicht mehr abzuwenden. Der irakische Diktator Saddam Hussein hat das letzte Ultimatum der USA abgelehnt. Die US-Regierung erklärte daraufhin, sie fühle sich nicht mehr an die Frist von 48 Stunden gebunden, die morgen Nacht um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit auslaufen würde. Der UN-Sicherheitsrat wird heute noch einmal über die Irak-Krise beraten. Auf der Sitzung wird Bundesaußenminister Fischer teilnehmen. Diskutiert werden soll auch ein Konzept von US-Chefinspektor Blix für die friedliche Entwaffnung des Irak. Das britische Parlament unterstützt die Irak-Politik von Premierminister Blair. Ein Antrag der Regierung, wonach ein Krieg auch ohne zweite UN-Resolution möglich sei, wurde mit 412 Stimmen angenommen. 149 Abgeordnete stimmten dagegen. Zum Sport. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Dortmund gewann zwar auswärts gegen den AC Mailand mit 1:0. Allerdings gewann Real Madrid am Abend auch. Dortmund bleibt deshalb nur Dritter der Gruppe C und scheidet aus. In der Meisterschaftsrunde der deutschen Eishockey-Liga gewannen die Eisbären Berlin bei den Hamburg Freezers mit 2:1. Die Eisbären führen jetzt in der Serie mit 3:1. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist weiter. Es gibt keine aktuellen Verkehrsstörungsmeldungen. Gute Fahrt wünschen wir. Hip-Hopper, Mitschnacker, Krachmacher. Fritz, die Konzerte im April. Sammy Deluxe und Afrop. Sonntag, 6. April, Columbia Fritz Berlin. Fettes Brot, 11. und 12. April, BKA Luftschloss Berlin. Guano Apes, Sonntag, 27. April, Columbia Halle Berlin. Fritz, die Konzerte im April. Hip-Hopper, Mitschnacker, Krachmacher. Und im Radio? Fritz! Just one at a time, you said. One at a time, man. What if we get four? Take a look at this here. What if we get four? Why about? Now we get four. Of course, nice to get that first one out of the way. Hope it's getting a little easier. You know, when somebody mentioned the fact that there was some cattle in here from a little island out in western Washington, out in the Pacific Ocean, ladies and gentlemen, that's my hometown. He's talking about Vashon Island. That's close to home for me. It rains a lot. In fact, you can tell by all these freckles on my face. Rains all the time. Back when I left there this morning, it was trying to rain. 50, now quarter, 50, now half, 50, now half, 50, now one, 51, half of $1, now 75, I got Ladies and gentlemen, I believe this is a celebration of the auction business and the cattle business. God bless the auction business. Thank you.

Tombola Musikern, kannst du dir eine schöne Frau, die mich jetzt leisten? Bist du jetzt nicht mehr so wie die meisten? Er sagte nichts, er nahm sie an die Hand. Wir wünschen dir viel Glück, Tombola Musikant. Wir wünschen dir viel Glück, Tombola Musikant. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Fanny van Dunn war das, der zurzeit eine wunderbare Ausstellung in der Galerie Endart in der Oranienstraße, in Kreuzberg. Endart, Oranienstraße 36 hat die so nachmittags, abends, nachmittags, früher Abend, würde ich mal sagen, eröffnet es, da hängen schicke, schicke Bilder von ihm rum, die anzuschauen und die durchzulesen viel Spaß macht. Wer halbwegs ein Fan von Fanny van Dunn ist, für der muss da eigentlich hin. Wer gewisse Grundausstattung an Sensibilität und Intelligenz und künstlerischer Neugier hat, der muss eigentlich auch dahin, die anderen sollen schön zu Hause bleiben. So, viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, hier vielleicht doch noch ein bisschen über Fehlentscheidungen zu reden. Die Leitungen sind ja trotzdem praktisch voll, aber ich meine, Kinder, 13 Minuten hier und eigentlich habe ich auch noch eine Musik, die ich spielen muss. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Katrin. Hallo, Katrin. Wie alt bist du denn, Katrin? 14. 14. Es ist jetzt fast 1 Uhr. Wir haben morgen Wandertag. Ihr habt morgen Wandertag. Na, das ist ja sehr schön. Wann musst du denn da raus? Oh, so gegen 9. Na ja. Du wolltest von der Fehlentscheidung erzählen. Ja. Ja, na dann erzähl. Also, ich war in einen Jungen total doll verliebt. Ja. Und hab mich dann total gefreut, als er mir einen Brief gegeben hat, wo drauf stand, dass ich mich mit ihm am Nachmittag am Hintereingang der Schule treffen soll. Ja, und? Und da hat er mir dann halt erzählt, dass er in mich verliebt ist und hat gefragt, wie ich dazu stehe. Ja. Und da musste ich aber erstmal ganz, ganz doll gründlich drüber nachdenken. Ist aber auch eine gute Frage, wa? Wie du dazu stehst. Und ich habe mich dann halt dafür entschieden, ihm zu sagen, dass ihn auch total gut fand und das war halt eine große Fehlentscheidung. Weil, wieso hast du ihn? Du hast ihn aber gut gefunden. Ja. Na, dann warte erstmal, dann warte eine ehrliche Antwort. Nee, weil eigentlich war der nicht so beliebt. Und da, also der hat oft gelogen und so und da war ich mir nicht so ganz sicher. Und es war halt auch eine Fehlentscheidung, weil dann halt rauskam, am nächsten Tag, als ich in die Klasse gekommen bin, hat dann wieder gelacht, weil er hat mich angelogen und eigentlich, hat es dann überall rum erzählt. Naja, da wollen wir sagen, war ein Griff ins Jungsklo eigentlich, oder? Ja. Ja. Gut, danke ich dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. So, wer bist denn du da? Hi, Kuttner. Hallo. Wer ist denn da? Steffi. Wer? Steffi. Steffi. Hallo, ja. Steffi. So, so, so, so. Du bist schöne Fehlentscheiderin. Naja, ja, ich denke schon. Ja? Ja, ich glaube schon. Richtig so mit Überlegungen, ordentliche Fehlentscheidungen, die in sich haben? Naja, es war, ich habe halt meine Lehre hingeschmissen und ich bin mehr oder weniger von zu Hause abgehauen und ich denke, es war falsch, aber ich fühle, es war richtig und deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher. Mit welcher Überlegung hast du deine Lehre hingeschmissen? Naja, es war nie so, dass es mich bis angekotzt hat oder ich keinen Bock hatte, sondern es war echt scheiße, also es war furchtbar. Wieso? Was war das für eine Lehre? Na, ist egal. Nee, sag doch mal. Nee, es war scheiße, es war Mist und ich wollte es nie machen und ich habe es nur machen müssen, weil ich mich halt nicht angestrengt habe, was anderes zu machen und dann fanden meine Eltern halt, mich dahin zu schicken. Aber jetzt machst du doch dann wahrscheinlich ja nichts anderes. Nee, das stimmt. Also dann wäre doch eine Lehre, die man nur deswegen macht, weil man nichts anderes macht, eigentlich besser als nichts anderes zu machen. Ja, nee, das sagen viele, aber das glaube ich nicht. Also, wieso, was machst du denn jetzt? Alle einzureden, aber ich glaube es nicht. Wieso glaubst du es nicht? Ja, weil ich meine, ich wollte es die ganze Zeit schmeißen. Das Dumme war halt, ich habe es im dritten Jahr geschmissen und wäre halt in einem Jahr fertig geworden. Und sag doch mal, was für eine Lehre war, dass man ungefähr eine Vorstellung kriegt. Hauswirtschaft. Was macht man da? Putzen. Ach echt? Ja, es ist echt abartig. Ach so. Ja, und kochen und so ganz dumme Sachen. Ist aber nichts dagegen zu sagen, wenn man jetzt mal kochen kann, oder? Es ist furchtbar, es ist wirklich dämlich. Kochen können ist doch nicht furchtbar. Nein, aber kochen müssen ist scheiße. Ja, ich meine, wenn man kochen kann, muss man ja noch nicht längst noch nicht kochen. Ja, aber da musste ich halt kochen und ich hab's gehasst. Ah. Und ich hab ja nie bloß Kochen gehasst, ich hab auch alle anderen Fächer gehasst. Ja. Und jetzt, aber wenn du jetzt nochmal überlegst, was war denn nur die Fehlentscheidung, die Lehre zu machen oder die Lehre hinzuschmeißen? Die Lehre zu machen war schon falsch, aber ich habe mich, keine Ahnung, ich habe halt lange, ich bin halt hingegangen. Und denkst du, die Lehre hinschmeißen ist richtig? Naja, jetzt habe ich es gemacht, ich hoffe, es war richtig. Oh, wann hast du es denn gemacht? Vor ein paar Wochen. Ah, und jetzt, wie geht jetzt weiter? Sozialhilfe fangen. Oh, super. Ja, ich weiß, aber, naja. Ich werde halt eine neue Lehre machen, die ich mal selber aussuche und so. Die du dann hinschmeißt. Was willst du denn machen? Ich weiß noch nicht. Also entweder Steinmetz oder GTA. Gott, Steinmetz, da kriegt man dann so fette Oberarme. Ja, ist doch okay. Ach so, ja? Und eine Staublunge bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber auch immer noch besser als kochen. Krieg mal, ja? Ja, ich glaub schon. Nein, vermutlich bin ich eher nicht Steinmetz. Ich sagen alle, das ist doof. Ich hätte ja lieber eine Freundin, die Köchin ist, als dass es Steinmetz ist. Cool. Nee, das ist echt scheiße. Also, ich weiß nicht, diesen Hauswirtschaftsschulen, das ist so überbetrieblich, glaube ich auch. Ja. Und da landen echt Leute, die halt so einen 4,5, noch was Hauptschulabschluss haben. Und echt, vom Niveau her auch so sind. Und ich habe ich habe da drin gesessen und ich hatte keine Ahnung, was ich mit den Leuten machen sollte, also. Ja, und aber sag mal, die Power jetzt irgendwas zu machen, die hast du schon doch noch. Ja, noch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt länger als ein halbes Jahr jetzt oder so nichts mache, dann werde ich irgendwann irgendwie so versissen irgendwie. Oder? Und dann bleibt man auf der Sozialhilfe hängen. Ja, ich hoffe nicht. Also ich glaube es auch nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich will es ja nicht. Da würde ich sagen, drücke ich dir die Daumen. Cool. Und ich habe mich immer sehr gefreut, dass du auf Funny Verdammt gespielt hast. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es deine Sendung noch gibt. Ich war jetzt ein Jahr weg und habe Fritz sich angekriegt. Mhm. Und dachte, naja, hoffentlich gibt es einen Kuttner noch, weil da immer voll die dummen Batzen anrufen und nur Grütze quatschen. Und ich freue mich echt, dass es dich noch gibt. Schön. Ja. Gut, dann wollen wir uns mal wünschen, dass wir uns erhalten bleiben, wa? Super, ich wünsche noch eine angenehme Nacht. Für dir auch. Ciao. Tschüss. Steve, see ya. Candy, candy, spreading worldwide. Today, Japan, tomorrow, Dubai. I've seen them rising. Von so einer Platte, ja, die heißt so, nee, die heißt Kimuchi, wie eben der Song auch heißt. Hinter Candy Hank verbirgt sich Patrick Catani, der liegt da auch so ein bisschen, der DJ auch bei den Puppet Masters rum und hat jetzt irgendwie so eine schicke, total bonbonbunte Platte gemacht, die bei Gagarin Records erschienen ist. Die Musik Mustik wollte ich unbedingt heute noch spielen, weil sie toll ist. Und wir werden sie sicher in den nächsten Wochen hin und wieder vielleicht auch nochmal auflegen. Candy Hank Kimuchi. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Ihr könnt, solltet schön weiter Radio hören, wenn mich nicht alle täuscht. Macht jetzt gleich der Kollege Sharma hier einen Nightflight. Viel Spaß damit. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag um 22 Uhr, wenn es dann wieder Sprechfunk heißt. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Schöne Nacht, schöne Woche.